Seit 10 Jahren macht der Thorsten Runte jetzt schon Podcasts. Ja, auf den Tag genau, am 24.06.2006 hat er den ersten veröffentlicht. Und dieses kleine Jubiläum hat er ein wenig gefeiert. Und ja, wir hatten das große Glück, er hat sich als Location den Raucherbalkon ausgesucht. Vier Ohren. Heute mit Es ist 21 Uhr, einen schönen guten Tag. Ich habe die Aufnahme gestartet. Auf meinen Aufruf sind bis jetzt 2 nette Leute gekommen. Ein netter, der gekommen ist, und einer, der sowieso hier war. Hallo. Hi. Der Klaus, der Backhaus, der Toaster, der gerade aktuell noch nebenbei ein Ballerspiel spielt, ne? Ja, das kein Ballerspiel ist und noch kein strategisches Ballerspiel. Es ist kein Ballerspiel. Oh. Parallel läuft gerade Grimme Online Award 2016. Ich habe gerade einen Tweet von Herrn Backhaus bekommen, oder? Kann das sein? Ja, ich habe ja gesagt, ich lade kurz ein, dass wir halt da sind. Das geht relativ schnell. Mein Handy brummt nämlich hinten. Ja, okay. Die Staatsbürgerkunde hat kein Grimme Online Award gekriegt. Ach so, weiß man das schon, die Ergebnisse? Ja, ich gucke gerade parallel. Ja. Ach so, gibt es einen Stream oder irgendwas? Ja, auf grimme-institute.de. Ah, okay. Ja, das werde ich jetzt mal nicht anschmeißen, weil ich bin hier mit meinem altersschwachen T60 Lenovo im Netz. Wenn ich jetzt noch einen Stream anschmeiße, dann ist vorbei mit Reden an der Stelle. Ding schmort sich weg. Ja, genau. Aber ich ziehe später ins Labor runter. Da habe ich ein bisschen bessere Hardware. Ja, ich habe keine Ahnung von Windows-Rechnern. Es ist ein Linux-Rechner, weil ich hier habe. Ach so. Ja. Backhaus mit Windows-Rechner wäre auch irgendwie ganz komisch gewesen. Ich habe einen, weil ich das Reaper Ultraschall-Zeug auf Linux nicht an den Start gekriegt habe. Da habe ich mir jetzt unseren Spielerechner für die Kinder, den habe ich jetzt platt gemacht, und der ist jetzt der offizielle Ultraschall-Rechner. Ach, Spielerechner, Spiele. Ich habe auch ein Spiel drauf. Ja, gut. Minecraft für meinen Sohn. Ja. Da ist noch jemand, ein Feuerwehrmann. Hallo, live. Sag mal, Thorsten, ich darf Thorsten sagen, oder? Darum steht ja auch der volle Name da. Ja, normalerweise heiße ich ja Twitter Herr Runte. Ja. Du hast wahrscheinlich die Sprachaktivierung an, oder? Ich habe standardmäßig alles an. Wieso? Bin ich schlecht drüber? Komme ich schlecht drüber? Ja, Empfehlung ist im Teamspeak ist Push-to-Talk, auch wenn es ein bisschen mühsam ist, aber sonst ist oft sehr abgehackt. So abgehackt. Wie ist es so bei mir? Ja, der Toaster klingt okay. So, ja, ne? Ich habe auch nicht Push-to-Talk drin, sondern auch Sprachaktivierung. Ja, okay, dann muss man den Level hochschieben irgendwie bei Einstellungen. Ja, es ist ganz einfach. Test starten und dann halt durchgehend irgendwelchen Mist labern und gucken, bis wo der Pegel anschlägt und so. Ich kenne mich mit Teamspeak Einstellungen, ne? Ja, Einstellungen. Damit wir mal alle Teamspeak. Und dann gehe ich auf Aufnahme. Wo gehe ich denn dann hin? Aufnahme, genau. Aufnahme. Und dann kannst du da unten einstellen, Sprachaktivierung hast du ja. Ja. Und da ist so ein kleiner Regler in so einem komischen Zahlenstrahl. Und dann kannst du hin und her ziehen und vorher klickst du noch einmal auf Test starten. Das steht genau darunter. Dann hörst du uns, du hörst uns noch, aber du kannst nicht mehr mit uns sprechen. Du brauchst jetzt nicht Ja sagen und so, ne? Ja, genau. Und dann kannst du ja dann halt durchgehend übers Labern und dann kannst du halt damit austesten, wie laut ist das, und dann kannst du den Pegel minimal runtersetzen, sodass wirklich nur deine Sprache das aktiviert. So habe ich es gemacht, das hat irgendwie 2 Minütchen gedauert, dann war es perfekt. So, dann habe ich jetzt besser oder ist das jetzt schlechter? Oder immer Das noch ist abgehört? deutlich, deutlich besser. Weil ich habe jetzt mal so ein Setup aufgebaut, was ich sonst noch nie hatte. Weil ich habe jetzt hier ein Biodynamics 300, Moment, 394 Headset, XLR, Phantomspeisung mit einem Behringer UM2 Audio Interface. Ein sauteures Headset mit einem ultra billiges Audio Interface. Na super. Lustig. Soll ich mein Setup kurz sagen? Ja, das ist jetzt hier. Ich bin noch in der Küche, ich muss noch ein bisschen was machen. Ich habe hier ein Sennheiser PC3 Headset, das kostet um die 14 Euro. Das geht mit zweimal Klinke in die Soundkarte, in das Lenovo direkt. Da ich Hallo. keine zweimal Klinker besitze an meinem MacBook. Ja, das ist halt der Charme der alten Technik. Was meinte alte Technik mit zwei Klinkenstecker? Aber solange es klappt, ist doch super. Ja, furzt. Du hast noch eine Frage, wieso bist du denn rot? Weil ich aufnehme. Ja, das ist das ganze Geheimnis. Weil diese 1, 2, 3 Stunden, kommt drauf an, wie lange ich das hier aushalte und wer noch alles kommt. Auf jeden Fall kommt heute Abend noch ein paar andere Leute, die jetzt gerade noch aktuell grillen. was wollte ich? Ich habe den Faden verloren. Achso, und das kommt dann gleich auf vierohren.de, kommt das dann online, ungeschnitten. Und ich esse gerade ein Okay. Stück Schokolade. Ja, das Oh, sei, nom, sei dir gegönnt, ist ja dein, was ist es, Jubiläumstag podcast-technisch, oder? nom. 10 Jahre. Ja, 10 Jahre, schau mal. So alt wird keine Kuh. Wenigstens in Deutschland nicht. So, hat denn Ja, jemand gut, was zu trinken bei? Ja. genau. Ja. Oh. Auf dem Balkon ist ja Trinken ein ganz großes Thema immer. Ich habe jetzt hier mir ein neues Bier mal gegönnt. Da ich ja absolut kein Biertrinker bin. Ein Grevensteiner. Die Flasche hat mir gefallen. Grevensteiner, warte, jetzt lass mich überlegen, du kommst da Ruhrpott, die Ecke, oder? Essen ist das. Ich komme aus Duisburg. Duisburg. Ach, da kommt der Schimanski auch her. Ja, ne, der Schimanski, der hat nur hier gespielt. Das ist irgendwie von Veltins, ein Traditionsbier von Veltins. Sieht etwas trüber aus, sieht aus wie fast ein Altbier und schmeckt. Schmeckt. Aber ich dachte mal, ich darf ja heute mal ein Bierchen trinken. Aber sicher dann. Ja. Ich trinke normalerweise nicht im Podcast. Ach so. Ja, wir trinken schon ab und zu mal. Ich habe die Hausmarke des Balkons hier am Start. Das ist das Augustiner Lagerhell. Ich komme ja. Nee, ich komme nicht, aber ich wohne ja im Süden der Republik. Ja, komm, tust du da auch hier aus der Ecke, ne? Ja, ich komme ganz genau, komme ich aus Gosbach bei Köln. Ja, sag ich doch. Ist doch alles hier um die Ja, Ecke. eben, alles um mit Eck. Und der Toaster? Ich komme aus der Prignitz. Das ist die obere linke Ecke von Brandenburg. Ganz weit weg. Ja, hier richtig weit weg. Das heißt, da trinkt man Radeberger, oder? Euch in der Ecke, oder nicht? Gibt es ja, aber das trinkt keiner. Entschuldigung, dieser Toaster ist noch etwas jung, er darf noch keinen Alkohol trinken. Das ist auch wieder richtig. Okay, Dann gut. empfehle ich Karamalz an der Stelle. Nein, danke. Und der vierte im Bunde, der hier ist, der Marc. Was trinkst du denn? Oh, kommt drauf an. Wo ich nicht Ja, dran ist, ja, weg. ja. Nicht kommt drauf an, was trinkst du jetzt gerade? So, jetzt gerade gar nichts, weil ich war gerade vom Garten wieder oben und. Was machst du gerade? User joined your channel. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt er gerade aus dem Garten irgendwie wieder hoch. Ach so. Irgendwas. Ja. Einen schönen guten Abend, Hatti. Ich begrüße euch. Einen wunderschönen guten Abend. Bin ich zu spät? Ach du Schande, die Aufnahme läuft schon. Das ist shit egal. Der kommt, der kommt. Und da habe ich ja geschrieben. Wer der kommt, der hat Lust und Bock und kommt irgendwann. Prost, ich bin gar nicht Prost. Ich bin gar nicht vorbereitet. Ich wollte noch irgendwas auswendig lernen von den drei Fragezeichen und so. Ich kenne mich da gar nicht aus. Meinst du, ich kenne mich da aus? Könnte so vielleicht. Könnte vielleicht. Julius, ist der Papagei schon tot? Wer ist denn? Ja. Der dicke Mann, ja, genau. Das ist Klaus. Asilein. Ganz vorsichtig. Klaus, hast du noch einen Tweet rausgehauen? Dass wir, ja, ich war so frei, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab nur ganz kurz reingeguckt. Ich sag, Thorsten ist da alleine fast. Ich sag jetzt hier, Gin Tonic, Feierabend, Ende, Aquavit, Ende. Ich sag, ich habe einen Auftrag. Ja, wir haben gerade gesagt, was trinkst du denn gerade? Das gleiche, was Klaus trinkt. Paula. Also, du trinkst Paulaner, Klaus? Nein, Augustiner ist das Standardgetränk auf dem Balkon. Ich wollte gerade sagen, Augustiner Lagerbier hell, ja, genau. Die haben sich abgesprochen. Nee, also man muss dazu sagen, also wer hier öfter am Raucherbalkon ist und weiß, dass Boss hier ist, der hat ja auch Kontakt mit seinem, wie heißt er, mit seinem Bierlieferanten per WhatsApp, der bestellt sein Bier per WhatsApp. Also... Ich meine, Thorsten, wir haben uns in Essen kennengelernt, wir sind ja ungefähr ein Jahrgang, also wir kennen das noch so, wir sind früher noch zwei Straßen weitergegangen, haben für Papa Bier geholt in der Plastiktüte, kennst du das noch? Nee, ich habe Papa Bier habe ich nie geholt, weil mein Papa, der hat lieber einer geraucht. Ne, die haben wir auch noch mitgebracht. Nee, das durfte ich nicht, der war Holländer. Ja, Selbstanbau oder über die Grenze, wollte ich gerade fragen. Aber ein typischer 68er. Ach so, nackig, 1969 da gelegen. Aber glaubst du, wie er sein Studium finanziert hat? If we're going to San Francisco, und dann haben sie diesen alten bärtigen Mann auch noch gesehen, der geschrien hat, where the little help with my friends. Das war 69, ne? Woodstock, 69, ja, oder? Woodstock, 68, 69, irgendwas in der Acke. Also da war ich noch also nicht da. Da war ich noch nicht da. Ich bin ja erst 72er Baujahr. Nee, Erstzulassung 72. Okay. Aber Thorsten, wie gut, dass ich dich dran habe. Wir haben ja nun dieses Jahr ein wunderbares Podcamp erlebt. Und es hieß erst, es findet woanders statt. Und jetzt hast du es dann doch wieder möglich gemacht, dass es im Unperfekthaus stattfindet. Das freut mich. Also es war so, dass einige Leute nicht mehr ins Unperfekt gehen wollten, aus bekannten Gründen. Aber ich dachte, die Nummer war vom Tisch. Ach, die war schon einen Monat vorm Tisch, bevor das Ding überhaupt stattgefunden hatte, vom Tisch. Aber ich hatte bis dahin keine adäquaten Angebote von jemand anderem bekommen, der sich eigentlich drum kümmern wollte. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was? Die Angebote, die wir jetzt gekriegt haben vom Unperfekt, sind so super. Auch wir haben ja unsere Fehler jetzt mitgekriegt, die wir beim letzten Podcamp gemacht haben. Und alles in Summe dachte ich, weiß was, Unperfekt ist doch nicht so übel, mach das mal da. Also mir sind keine Fehler aufgefallen. Also ich meine, gut, du hast natürlich hier... ich nenne sie mal die eierlegende Wollmilchsau. Ich sag, ich weiß, sie podcastet nicht. Die Andrea. Hört sie Podcast? Ja. Ja, aber weil die hat, also ich habe noch nie so eine Frau gesehen. Ich habe gedacht, alter Falter, was die Thorsten da abgenommen hat, das war der Wahnsinn und so. Und das Krasse war, ich meine, wer da war und sie gesehen hat, die ist nicht groß, aber wenn die ihren Mund aufgemacht hat, hat gesagt, so, das wird gemacht, so, so, so, und alle standen stramm, Jawohl, das ist so. Das machen wir so, genau so. Hast du, ja, hast du sie nächste wieder im Boot? Ja. Das ist ja eigentlich. Das ist die Frau von einem von unseren Hauptsponsoren gewesen. Mhm. Und der, den ich, so, ich habe ja über den Podcast-Verein den Oliver das Podcasten beigebracht. Was für Audio-Equipment, wie man aufnimmt. Ja, und so ein typischer, ja, wie Sie jetzt hier sehen. Jetzt, Oliver, wir hören nur Podcast. Ach so, ne? Ja, hat so ein Dieter Thomas Heck gemacht. Ja, und dann und da ist eine Freundschaft, sag ich ja, raus entstanden. Und dann habe ich ja irgendwas gesucht, dass jemand mich kontrolliert. Ne, als Veranstalter wollte ich eine Kontrollinstanz dabei haben. Und zwar nicht meine Frau oder irgendjemand, so einen relativ nahen, sondern irgendjemand, der mal einen Schritt weiter ist, wenn ein Haus weg ist. So, dass er die Finanzen durchguckt, dass er drüber guckt, dass wir da jetzt nicht irgendwo reingehen. Also so mal so diesen groben, diese Big Brother wollte ich haben. Damit ich mich auch ein bisschen absichere. Und da hat Andrea gesagt, ja, mach ich. Super, dass sie dann hinterher so weit da noch weiter mitmacht, war gar nicht so geplant, aber das war super. Also da ziehe ich heute immer noch den gerade nicht aufhabenden Hut vor. Ja, aber was ist schiefgelaufen? Ich meine, okay, die Technik-Sachen, okay, das war die eine, ja, aber das hat man irgendwie immer gelöst. Das Team war im Endeffekt größer als nur die zwei Leute. Ja, ja, sicherlich, aber ich meine, das Einzige, was ich mitbekommen habe, das waren halt so ein paar technische Probleme, aber... Ja, das Team bestand eigentlich aus mehr als den zwei Leuten, die ihr gesehen habt, aber es waren nur noch diese... Es waren dann nur noch die zwei, ja, ja. Genau. Ich glaube, beim Live-Auftritt von Puerto Partida hat euch der Martin Rützner ganz schön aus der Patsche geholfen, glaube ich, irgendwie. Der hat die Technik irgendwie zusammengeschraubt. Ich kann mich erinnern, ich war live dabei. Martin hatte, glaube ich, ganz schön, ja, der hat, glaube ich, eine Menge gemacht. Ne? Na, Martin hat, der ist vom Puerto Partida extra dafür geholt worden, um diese Technik, okay, zu machen. Das, eigentlich hatte ich noch ein paar... Hallo Björn. Eigentlich hatte ich noch ein paar andere Leute noch angesprochen, die wollten eigentlich Technik mitbringen. Noch zusätzliche Headsets. Oh, Puerto Partida ist gerade nominiert. Die Nominierung läuft gerade beim Grimme Online Award. Ich wollte gerade fragen, läuft das noch? Also, läuft gerade parallel. Wir haben noch keine Ergebnis. Also es gibt noch so keine... Grimme, also die Staatsbürgerkunde hat leider nicht gewonnen und die Nominierten in der Kategorie Unterhaltung ist jetzt gerade. Läuft also noch kein Brexit durch. Nee, ich habe parallel, weil ich habe ja eine große Leitung, ich konnte das parallel hier mal laufen lassen. Ah, ist ja cool. Und der Livestream läuft. Und da sind leider drei Leute weggefallen, die Technik mitbringen wollten. Und einer der Sponsoren, die Technik mitbringen wollten, ist auf dem Weg nach Essen der LKW abgebrannt. Wo die ganze Audio-Equipment, Mikrofone, Kopfhörer, alles Mögliche drin war. Und dann kann ich mir vor, dann war klar, dass der keinen Bock hatte, nochmal zurückzufahren. User joined your channel. Und das war natürlich schade, das müssen wir gucken. Aber dieses Jahr haben wir das schon von dem Podcast-Verein und von meinem Arbeitgeber schon ein paar Sachen geordert. Also für den Verein, die mein Arbeitgeber bezahlt hat. Für ein paar Headsets, noch ein Mischpult und sowas alles. Dass wir da ein bisschen besser aufgestattet sind. Dieses Jahr, also nächstes Jahr im März, wird das auch nicht auf der zweiten Etage stattfinden, sondern im Glasraum ganz oben. War okay. Jemand schon mal von euch im Unperfekthaus? Ja, in der vierten Etage? Nee, also ich habe gesehen, dass die haben sogar fünf, die haben noch so ein, ja, Sonnendecken, so ein Sonnendecken, genau, ne? So eine, so ein Wintergarten und da oben drauf ist der Balkon, da wo das Sommerhörertreffen stattfindet. Mhm. Also alle, wir haben ja jetzt bald das Hörertreffen, also in Port Ruhr, und das findet ja oben auf dem Sonnendeck statt, und wenn es regnet, gehen wir runter in dem, also eine halbe Etage tiefer in dem Glas, ja, wie nennt man das? In dem Glassaal. Ne, also, wenn es dann regnet. Also ich war ja das erste Mal in Essen im Frühjahr. Ich war jetzt vor ein paar Wochen, Björn, hilf mal, wann war? 3 Wochen? Wie lange ist das her, Björn? Essen war. Wir haben uns ja. Vorletztes Wochenende. Genau, wir waren. Genau, ich war ja auch da. Ja, das hab ich ja irgendwie erfahren. Also wir waren auf einem großen Geocaching-Event. Ich bin da drüber hergelaufen, weil ich ja. Du warst demonstrieren. Du warst bei einer Demo, ne? Nein. Ich wollte hier wohin fahren, und zwar war das Startup-Gründer. Messe, Night, Demo Night, da kommt jetzt auch um 4 Ohren bald ein Podcast drüber. So, und wer bekommt jetzt den Podcast Award? Warte mal ganz kurz. Trommelwirbel. Jetzt was? Hast du da ein Bild zu? Nee, ist das mit Bild oder ist es nur. Mit Bild. Ach so, ist kein Live-Ticker, okay. Hört das jemand? Ja, wir hören dich noch. Hört ihr die Verleihung auch? Ja, ganz leise. Also für die Konservenhörer, wir versuchen gerade irgendwie Puerto Partida zu pushen. Du sagst einfach gleich, ob es gelaufen ist oder nicht. Genau. Mord mit Aussicht, die Kommissarin macht gerade die Laudatio dazu. Und wäre ja schön, wenn Johannes mal als erstes Podcast dieses Jahr gewinnen würde. Das wäre schön, ja. Weil Staatsbürgerkunde hat ja nicht gewonnen. Er waren drei waren nominiert, ne? Naja. Ja, warte mal ganz kurz. geht an. Ah, Data geht, kriegt das. Also nicht leider nicht der Johannes. Schade. Okay. Gut, also, damit ist der Grimme Online Award abgehakt. Wir brauchen den nicht mehr. Also alle drei waren 3 Podcasts. Ne? Zwei. Staatsbürgerkunde und Puerto Partida. Ja, dann nächstes Jahr nochmal. Ja, da müssen wir den Geocache-Podcast hinkriegen, ne? Nee, ja, Klaus ist gerade nicht da. Also Klaus und ich, wir machen ja noch so ein, mysteriöse Kriminalfälle. Ja, genau. Aber wir waren ja gerade beim Podcamp, ne? Und und diese beiden Sachen, werden jetzt auf der 4. Etage beides mal laufen, und da wird das richtig schön werden. Weil dann bleibt alles auf einer Etage. Wir haben nicht mehr 2 Etagen, wo wir die anderen Leute nicht sehen. Und dazwischen ist dann auch noch, die anderen Räume sind nur durch Glas getrennt. Also man kann immer alles sehen. Das ist ja cool. Mhm. Das ist schön. Also für die Leute, die nicht beim Podcamp waren, es war super cool. Ich kann nur sagen, preislich ist das ganz großes Kino. Ihr könnt überall eure Getränke ziehen, habt da so eine Flatrate, den ganzen Tag, glaube ich, essen, ne? War doch richtig, ne? Wir machen den Samstag, wird von morgens Frühstück bis abends Nacht diesmal Essen geben. Dieses Jahr waren nur bis 16 Uhr. Jetzt haben wir bis Mitternacht Essen. Und am Sonntag ist dann nur bis 16 Uhr Essen. Ja, okay. Also ich habe auch im Unperfekthaus geschlafen. Das ist ganz groß. Das ist ganz großes Kino. Richtig geil, ne? Hast du da schon mal geschlafen? Nee, aber ich bin durchgelaufen. Ja, das Lustige war, ich hatte ein ganz normales Zimmer gebucht und dann so, also es tut uns leid, das Zimmer, was sie gebucht haben, das können sie nicht haben. Wieso nicht? Scheiße. Ich sag, wieso nicht? Ich sag, naja, hab ich doch gebucht. Ja, kein Problem, sie kriegen ein Upgrade. Ich sag, ein Upgrade? Ja, sie kriegen das Business-Zimmer. Ich sag, was auch immer ein Businesszimmer ist. Ich sag, ich brauche nur ein Bett zum Schlafen und eine Dusche. Mehr nicht. Ja, ich bringe sie aufs Zimmer. Ich sag, ich finde allein, nee, das beim Businesszimmer. Also im Unterfekthaus ist es so, also wenn du das Businesszimmer buchst, dann bringen die dich aufs Zimmer. Dann bin ich da hingekommen und ich bin in dieses Zimmer reingegangen und habe das mal so pauschal mir mal angeguckt und habe gesagt, okay, die Grundfläche des Zimmers ist größer als die meines Hauses. Alter, was geht denn hier ab? Da war ein Tisch drinnen mit 8 Stühlen, also so ein Konferenzdings. Der Fernseher war größer als mein Wohnzimmertisch. Dann bin ich bei uns wäre das kein Problem, wir haben keinen Wohnzimmertisch. Ja, dann bin ich ins Bettzimmer gegangen, habe eine Dusche gesehen und eine Badewanne. Fand ich jetzt nicht so, ich war so, okay, ich bin halt so der Duschemensch. Ja, und bin dann erstmal runtergegangen und habe dann meinen Kollegen, also mit dem Björn, der da oben jetzt gerade ist, der liebe Björn, und dem Gérard macht den Geocaching-Podcast. Und Gérard, ich hoffe, dass er noch kommt. Ich sag zu Gérard, ich sag, du, ich habe voll das abgefahrene Zimmer, komm mal mit. Ich sag, dann sind wir aufs Zimmer gegangen. Da waren irgendwie 3 Pullen Bier im Kühlschrank. Die waren kostenlos. Ich sag, komm hier, zack, Bier, zack. Und er dann so, kann ich mal aufs Klo gehen? Ich sag, klar. Dann kam der so nach 5 Minuten wieder, sagt er, Alter, ich habe Angst, dass die Toilette mit mir spricht. Ich sage, was willst du denn von mir? Sagt er, komm mal mit, Alter. Sagt er, das Ding sieht aus wie R2-D2. Ich sage, wie? Alter, ich bin dahin. Ich sage, was hast du mit dem Klo gemacht? Da haben echt so 4-5 LEDs geleuchtet auf dem Klodeckel. Ich sage, was ist das? Sagt er, du, Alter, du kannst dir die Temperatur einstellen, Alter. Hier 22 Grad für den Po. Ich sage, was, ich kann mir die Temperatur für meinen Hintern einstellen? Ich sage, was ist denn da los? Und, auf jeden Fall, das Klo kann irgendwie alles. Also außer Kaffee kochen kann das Klo irgendwie alles. Und dieses Businesszimmer, das war ziemlich cool. Ich werde das normale Zimmer buchen und wenn ich das nächstes Jahr nicht keinen Upgrade kriege, frage ich, wieso? Das hatte ich doch letztes Jahr auch. Das war ziemlich cool. Also so, ich freue mich eigentlich. Ich bin nur, ja, viele waren ja, fanden das ja auch doof, dass abends Musik war. Ne? Und die Musik war aber auch so, ich muss sagen, die Band, die ich haben wollte, die auch super dazu gepasst hat, hat leider abgesagt. Ich kann aber auch die Gründe verstehen. Die haben aber für nächstes Jahr gesagt, scheißegal, diesen Termin, den legen wir jetzt sofort fest, darum haben wir den Termin auch relativ schnell festgelegt. Nichts anderes, da nehmen wir alle Urlaub und wir kommen. Weil das ist eine Band, die hat nichts dagegen, wenn man daneben steht und quatscht. Weil die machen wirklich gute, super Untermalung, die Gruppe Nepomuk. Ja, aber ganz ehrlich. Die also wird auch leise sein, das ist eine Kneipenmusik. Nein, das ist auch eine, aber ist auch ganz Kneipe. Ehrlich, mir tat die Band ja auch richtig leid. Die waren ja richtig cool, die standen ja im Flur da. Die hatten Banjo dabei, ne? Da waren 2 Bands da, ne? Ja, aber die eine Band, die hat noch ein Banjo dabei. Das waren zwei Typen, glaube ich. Genau. Und die haben so erstmal so die Leute ein bisschen die hatten die Leute so ein bisschen angeteasert. Ich fand das cool irgendwie. Das Problem ist halt einfach, und was auch unwahrscheinlich schwierig ist, und das wird ja, ich will jetzt mal den Klaus jetzt nochmal wieder ein bisschen reinholen, weil Klaus wird ja zum Podcamp fahren oder so. Das Problem bei diesen Bands ist halt einfach, dass wir kennen uns ja eigentlich nur wirklich übers Podcasten, über irgendwelche Studio-Link oder über Skype oder man soll sich unterhalten. Über Mumble. Eben. Und wenn wir uns treffen, wir quatschen einfach. Und dann ist, sorry, also die lieben Musiker, ich weiß nicht zwar, ob die irgendwelche Podcasts hören oder so, das ist nicht böse gemeint, aber wir quatschen einfach. Und wenn dann da keiner ist oder so, das tat mir auch irgendwie leid. Genau, und das sag ich ja, die Bands, die beiden Bands waren absolut gut. Ne? Muss man ja, ich fand's klar super sagen. Also die zweite Band, das war auch der dritte Auftritt von denen. Die waren ja teilweise mehr auf der Bühne wie wir davor. Das hatte ich natürlich auch deswegen, weil viele eben quatschen wollten. Wir jetzt beim nächsten Jahr Nepomuk haben, das ist wirklich eine Kneipenband. Die spielen da, die machen Musik, dann sitzen da vielleicht 3, 4, 5 Leute, die wirklich die Leute gucken wollen und die anderen sitzen einen Tisch weiter, die unterhalten sich. Die sind dann auch nicht ganz so laut. Ja, könnten sich auch leiser machen und also das ist dann nicht so schlimm. Und die sind das gewohnt. Und die ist eigentlich aktuell meine absolute Lieblingsband. Und okay, vor allem GEMA-frei. Ach so, die machen GEMA-frei. Also der Klaus, der macht nicht GEMA-frei. Also der kann auch mal einspringen. Der braucht ein bisschen mehr Platz mit seiner Band, weil die machen nämlich einen auf Blues Brothers oder könnt ihr auch auf Eng, Klaus? Du, ich kann auch ganz alleine. Ich habe jetzt auf der Freiheit statt Angst gespielt in München, nur mit Akustikgitarre. Also, das ist nicht das Problem. Was für eine Gitarre spielst du? Vom Fabrikat? eine Lakewood, und zwar eine der... Welche? Ja, eine der allerersten, die da in Gießen zusammengezimmert sind. Das ist eine D12 mit der Seriennummer 003. Mhm. Ich habe eine M12. Ja, okay. Und eine D36. Ja. Ja, ich hab den damals, wie heißt der denn da, der weiß ich jetzt nicht mehr. Den habe ich auf der Musikmesse getroffen und habe gesagt, ich will eine davon. Mhm. Und da bin ich so, dann nochmal. So ging es mir auch, weil genau. die haben drei, die waren drei Stände weiter wie wir. Und wir sind abends immer rübergegangen und haben da Musik gemacht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann quasi fast von der Messe direkt eine mitgenommen. Dann von ich von auch. Den Ausstellungsstücken. Ja. Ja, da war ich sehr zufrieden an diesem Abend. Mhm, leider war ein bisschen viel Geld weg. Weil ich habe eine Kasse genommen. Was habe ich damals? Ich habe, glaube ich, 900 Mark oder irgendwas bezahlt. User joined your channel. Da war ich, glaube ich, da war ich sehr, sehr glücklich drüber, die dafür mitgenommen zu haben. Lakewood sind einfach einer der geilsten Gitarren, die es auf der Welt gibt. Punkt. Definitiv, ja. Und ich bin ganz froh, dass und es... Und Nepomuk spielt auch in den Lakewood. Ja, okay. Ich wollte nur kurz mal der Form halber sagen, Banjo ist ein Müsli-Riegel, das Instrument, was Hattie meint, heißt Banjo. Entschuldigung. Ja, aber ich find's ja so schön, ja. dass ich euch jetzt so zusammengebracht habe, weil ich hatte heute dein Post gelesen bei Facebook hier, zack, mal 10 Jahre, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Aber Banjo, ne? Wenn einer ein 6-Seiten-Banjo noch haben möchte, ich habe hier noch einen rumliegen. Okay. Und für ganz, ganz günstig Geld. Da habe ich durch Klaus dann noch gesagt, ich sage hier, der Thorsten Runte, wer ist Thorsten Runte? Ja, mal gehört. Ich sage, du, das ist Chief Master of the Podcast Union Verein. Ich sage, das ist der Typ, der sich für die GEMA einsetzt. Für? Ja, für auch. Für, ja, auch. Für weniger GEMA, hoffe ich. Ja, ja, für aber... Für viel GEMA, für weniger Geld. Ja, aber so. Und ich sag, du, der hat 10 Jahre gepodcastet, das ist interessant, mir super heiß. Ich sag, der macht so eine Art Geburtstag und Klaus und so, was soll ich da? Ich kenne den gar nicht. Ich sag, Klaus, Alter, du hast große Klappe. Ich sag, geh da hin. Ich sage, keine Ahnung, meldet sich ja keiner. Ich habe auch heute Morgen nur reingeschrieben, mehr nicht. Ja, ist auch völlig egal. Also wir haben ja hier schon mal, du warst ja schon mal, das habe ich ja gesagt, aber ich dachte, war Klaus dabei. Klaus kenne ich doch auch. Ja, klar, wer Klaus nicht kennt, der hat die Welt verpennt. Reinblicht. Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wo wir gerade beim Thema GEMA sind, also wir haben ja noch, leider kann sie heute nicht, die Leni, die Enzyklia, die war... Die Leni ist doch da, mit Brötchen, oder? Nee, das ist die Elli. Ach so, Entschuldigung, ich bin gerade zu weit weg von meinem Monitor. Nee, Leni, die hat auch einen Geocaching-Podcast, da macht sie so Interviews und die waren letztens auf einer Veranstaltung, da haben sie, sind sie halt gelaufen, gegen Brustkrebs irgendwie, haben da Spenden gesammelt und solche Gedönse. Und da hat sie ein paar Interviews gemacht und ihr ist aufgefallen, Mist, da läuft immer Musik im Hintergrund. So, sie hatte keine Ansprechpartner, gar nichts und ist gleich mit der Faust nach vorne, hat gleich zu GEMA hingeschrieben, hallo GEMA, ich habe hier Podcast aufgenommen und bla bla bla und da ist Musik im Hintergrund und wie sieht denn das aus? Und Klaus, du hast diesen Screenshot auch gekriegt von der E-Mail, ne? Ich habe den hier, ja. Und das wusste ich auch nicht, weil ich habe mich da auch mal mit sehr, sehr schwer getan. Also die GEMA war da also echt ganz loyal und gesagt, ja, das ist keine Veranstaltung, wo man jetzt Gebühren für benehmen kann oder so. Das ist bei solchen Veranstaltungen so. Und ich weiß aha. nicht, ob ich... Siehst du, ich wollte gerade mal sagen, vielleicht ist das meine... Vielleicht ist das mal eine Information. Können wir dir gerne zuschicken. Also machen wir immer eine Veranstaltung im Hintergrund, wo wir vorne einen Podcast aufnehmen? Also so ist das. Also ich weiß nicht. ich rufe gerade mal Facebook auf. Ich kann ja, ein 2- oder ein 3-Zeiler ist das, ja, glaube ich. Ne? Ich könnte die Mail schnell vorlesen. Ich hab die ja, hier. Mach mal, wenn du die gerade hast. Ja, also liebe Frau Enzyklia. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Musik im Hintergrund, die sich nicht vermeiden lässt, kann als Beiwerk nicht vergütungspflichtig sein. Eine Einschätzung im konkreten Falle können wir leider nicht vornehmen. Mit freundlichen Grüßen, ein Herr blub blub blub so und so, der Mann, der bei der GEMA die Songlisten schreibt. GEMA-Direktion Rosenheimer Straße in München. In München, okay. Ja, aber ist doch schon mal gut. Ist schon mal ein Ansatz. Ja, aber ich meine, wer hat sich nicht schon mal Gedanken darüber gemacht? Er ist irgendwo und dann immer so, scheiße, jetzt läuft da hinten im Hintergrund der bekloppte Westernhagen. Also ich habe mir schon öfter solche Gedanken gemacht. Ja. Jetzt nicht wegen Westernhagen und so, aber. Gut, aber wenn man, sagen wir mal so, wir sind ja hier unter uns, ne? Ja. Wird ja nur veröffentlicht. Und ich sage dir, wenn das veröffentlicht wird und wir vom Raucherbalkon das raushauen. Wir sind hier unter uns. YouTube hat eine Erkennung. Weil die auf dieser Plattform YouTube sind, erkennen die automatisch Musik, Audio-Files und sowas. Und das können sie vergleichen. Es gibt kein Tool, der einen fremden Server durchsuchen kann. Okay. Das heißt also, die müssten ja auf meinen Server drauf das Tool installieren, um da meine Audio-Files durchzusuchen. Die laden ja keine Sachen runter. Die durchsuchen ja nur auf dem Server. Ja, habe ich jetzt genug gesagt? Ja, ist schon klar. Und das war eine Aussage von einem GEMA-Mitarbeiter. Was mich jetzt halt interessieren würde, weil du hast ja den Podcast-Verein gegründet, unter anderem zu machen. Nein, wir gucken ja, ich habe ja gerade parallel den Grimme Online Award, wo der Johannes ja leider jetzt nicht gewonnen hat, mit Puerto Partida. Und da werden wir nicht ganz groß, nicht so riesig, aber doch einen kleinen Award für Podcaster veranstalten. Und das muss ja auch irgendwo auf einer rechtlichen Basis gehen. Und deswegen ist der Verein ja auch mitgegründet worden, dann zusätzlich da als Veranstalter für eben Podcamp und sowas. Da haben wir einfach mal ein bisschen rechtlichen Background, wenn wir so einen Verein haben. Und wir gehen natürlich mit der GEMA, wenn wir da hingehen, als Verein, als Organisation dahin und nicht als Privatperson. Wir sprechen ja dann mal eben von 30 bis 40 Aktiven. Und vielleicht kommen ja irgendwann noch mehr, die sich eintragen. Der Podcast-Verein kostet ja nichts. Damit wir einfach nur mit ein paar Leuten sagen, komm, bei uns stehen 100 Leute, bei uns stehen 200 Podcaster und wir wollen jetzt mal über die Preise reden. Als Privatperson kannst du mit denen nicht reden. Ich wollte gerade sagen, ich meine, Klaus kann da vielleicht gerade mal was zu erzählen. Ich meine, wir hocken hier öfter mal auf dem Raucherbalkon rum und so, weißt du, dann hat einer sein iPad, sein Soundboard angeschlossen, dann würden irgendwelche alten Gassenhauer gehauen. Das kannst du mal hier machen oder so, das kannst du mal nicht im Podcast hauen oder so. Und Klaus als Musiker und mit seinem Podcast Versuchslabor hat ja in einer seiner Folgen gesagt, ich möchte ganz gerne mal irgendwie mal eine Musikvorstellung machen und möchte mal das ein oder andere vorstellen. Und Klaus hat, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, die Erfahrung gemacht, wenn man dorthin schreibt, man kriegt eigentlich nie eine Rückantwort. Die Frage ist immer, was darf man machen? Wenn du auf der Podcast-Verein-Seite gehst, dann guckst du bei den ehemaligen Veranstaltungen, da haben wir jemand von der GEMA da gehabt. Und da gibt's ein PDF, das kann man sich runterladen und da steht genau drin, was wer wie machen darf, wie teuer das ist aktuell. Da steht alles drin. Ja. Nur und das jeder verstößt, egal wie aktuelle Podcasts verstoßen immer gegen ein von diesen 10 Sachen, die man da machen muss. Also die aktuellen Verträge sind einfach nur scheiße. Ja, eben, genau. Und deswegen ist es vielleicht mal interessant, dass man da irgendwie was regeln kann und so, dass man sagt, hey, ich möchte mal 20 Sekunden von einem Titel aus einem Album vorstellen. Ich meine, das ist doch für den Künstler eigentlich gut. Ich meine, ja, das Problem ist jetzt nicht, wenn du das einmal dahin packst, ne? Nur, das Ding steht immer online. Das heißt also, du musst, solange du diese Folge online hast, dafür GEMA-Gebühren bezahlen. Das heißt also mindestens 10 Euro pro Monat. Ja. Und das ist eine Sache, kann ich nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, Klaus, wie weit bist du da? Du hast, glaube ich, jetzt in einer Podcast-Versuchslabor-Folge, du hast einen gehabt, aber der war kein GEMA-Kunde, oder war das so, oder? Ja, das war freie Musik. Ja, du kannst natürlich, Entschuldigung, wenn ich nochmal sage, ich habe mich ja damit ein bisschen beschäftigt, Entschuldigung, Klaus. Ja, du kannst natürlich auch GEMA-Musik setzen. Wenn diese GEMA-Musik eine Auftragsarbeit von deiner oder du die mit dem Herausgeber der Musik einen Verwertungsvertrag machst. Ja, und das ist nämlich genau das Problem, was Klaus nicht erreicht hat. Also Boss ist halt durch mich halt auf den auf Böhmermann und Schulz aufmerksam geworden auf dem Podcast. Und dann als Klaus als Musiker hat natürlich relativ schnell mitbekommen, dass Olli Schulz Musik macht. Und du hast Olli Schulz persönlich oder zumindest das Management angeschrieben und da kam nichts. Ne? Ich habe das Management, die Plattenfirma und den Herrn Schulz selber angeschrieben. Und vom Management habe ich eine Mail zurückgekriegt. Das liegt im Ermessensspielraum der Plattenfirma, die das auch vertreibt. Und von denen habe ich bis jetzt leider noch nichts gehört. Aber steter Tropfen hüllt den Stein. Die kriegen regelmäßig, ich bin ja auch kann ja ein bisschen programmieren, die kriegen regelmäßig Mails von mir. Wie es denn jetzt ausschaut mit so kleinen Textbausteinen. Mailbomber. Nicht immer gleich ganz so dieselbe Mail ist. Und das war meine Idee, wenn du dir die Freigabe vom Künstler oder vom Verwerter direkt holst, dann ist die GEMA aus meiner Sicht eigentlich raus. Jein. Das Problem ist, du musst einen Verwertungsvertrag haben und die Künstler müssen in ihrem Vertrag mit der GEMA dieses ausschließen können. Also das ist dann irgendwie so ein Haken, den die viele Künstler nicht setzen. Darum können die teilweise das nicht tun. Wir haben zum Beispiel das alte Intro von dem Fragezeichen-Pod. Eigentlich das ist immer noch das Intro. Das ist eine Auftragsarbeit, die wir Jupiter Jones gegeben haben. Die sollen uns ein Intro machen. Also die Gruppe Jupiter Jones, kennt ihr? Ich wollte gerade sagen, das ist ja keine Unbekannte. Die hatten ja zumindest ein Hit hatten sie. Mehrere, aber Still zum Beispiel war das meistgespielte Lied. Ja, Still ist der größte, ja. 2011. Und offiziell haben wir Jupiter Jones beauftragt, unser Intro zu machen. Und wir haben denen genehmigt, dieses Lied auch als ihr Intro zu benutzen, wenn die auf die Bühne gehen. Oh. Ja. Das ist nur so ein Schrieb, den man eben haben muss, damit man eben dann so Lieder setzen darf. Ohne dafür GEMA zu bezahlen. Wir würden ja gerne GEMA zahlen, wenn das nicht so teuer wäre. Weil wir sind ja alles Podcaster, die kein Geld mit diesen Driss einnehmen. Also ich bin ganz ehrlich, ich möchte dafür gar kein Geld zahlen. Weil wenn ich sage, pass mal auf, ich habe hier ein neues Album von Jupiter Jones oder von Andreas Burani. Ich finde das Ding cool, hier hört mal rein oder so. Das ist so eine kostenlose Werbung. Ich meine, ich habe zwar 3-4 Podcasts, die jetzt vielleicht nicht so die hohen Downloadzahlen haben oder so, aber wenn du da jetzt Podcast XY nimmst, wo du weißt, der hat 100.000 Downloads, ich meine, da freue ich mich doch als Künstler, dass da einer für mich kostenlos Werbung macht und dann zocke ich den noch nicht ab und sage so, pass mal auf, du zahlst aber dafür, dass das Ding online steht, jeden Monat 20 Euro. Da packe ich mich an die Birne. Ja, du kannst noch also ich mache ja mit den Künstlern, die ich interviewe, auch eben einen Verwertungsvertrag. Und wenn der nur mündlich innerhalb des Podcastes ist, dann sage ich, darf ich deine Lieder im Podcast spielen? Und wenn der sagt, ja, dann ist das okay. Und dann ist das auch zukünftig geregelt. Das heißt also, wenn der irgendwann nur in der GEMA eintritt, müsste ich dann nachträglich den ganzen Podcast darauf GEMA-Gebühren bezahlen. Erst zahle ich, weil der nicht in der GEMA ist, 5 Jahre lang nichts. Dann geht der auf einmal in der GEMA und dann muss ich nachträglich diese 5 Jahre GEMA-Gebühren bezahlen. Das geht ja auch nicht. Und das sind zurzeit aktuelle Verträge, die laufen so. Natürlich bin ich als Künstler, als Musiker, bin ich für die GEMA. Das heißt also, ich bin dafür, wenn meine Sachen irgendwo im Radio gespielt werden, möchte ich natürlich auch Geld dafür sehen. Aber wenn jetzt jemand eine Rezension auf mein Lied macht, auf die Sachen macht und spielt die Sachen an, wirklich nur an, dass man wirklich nur 10 Sekunden davon hat, damit man so einen Eindruck von dem Lied kriegt. Das ist ja nicht so, dass man das Lied in diesen 10, 15 Sekunden genießen kann. Das ist wirklich nur so eine, hier, das Lied hört sich ungefähr so an, spricht noch teilweise darüber. Das ist ja wirklich eine Rezession. Man geht ja nicht hin und spielt dann eine halbe Minute oder das Lied zu drei Viertel. Dann ist natürlich eine Wiedergabe des Liedes. Eine Rezension und Wiedergabe des Liedes sind für mich zwei verschiedene Punkte, aber nicht für die GEMA. Und das müssen wir auch irgendwie knacken. Ja, aber... Ja, da sind wir noch nicht so weit. Also dafür gibt es ja den Verein. Mit der GEMA, das dauert das vielleicht auch nicht 2016, 2017, vielleicht auch erst 2018. Wir müssen erstmal ein paar andere Sachen in trockenen Tüchern kriegen, bevor wir dann da auch mit einem Manpower vorgehen können. Das nützt nichts. So, da heißt, wer Interesse an dem Thema hatte, sollte dem Verein beitreten, damit einfach die Basis, die unten drunter sitzt, gestärkt ist. Wird. Genau. Ja. Der Verein kostet nichts. Ja. Das habe ich gerade gehört. Ja, das ist ja auch was. Und wir haben so gesagt, dass wir uns einmal jährlich online treffen und machen die Jahreshauptversammlung. Online, das ist ja cool. Wir nehmen die dann ja, genauso wie hier. Wir treffen uns im Teamspeak oder irgendwo anders. Dann wird das aufgenommen und damit ist die Sache erledigt. Ja, hast du gleich Protokoll und alles dabei. Klaus, ja, und Klaus, nächste Woche Raucherbalkon Folge aufnehmen. Wir reden über einen Podcastverein, was für ein cooler Typ der Runde ist. Und dann hat der ab nächste Woche dann 1000 neue. Nein, aber wenn, ich meine, also selbst wenn es was kostet, ich meine, wir podcasten. Nein, ich meine, es kostet nichts. Das Einzige, wenn ihr zum Beispiel Audio-Equipment noch irgendwo rumliegen habt. Ne, ich möchte das gar nicht hier haben. Ganz im Gegenteil. Sondern stellt das doch in dem Podcast-Verein zur Verfügung. Ja, das ist super. Und zwar, das bleibt bei euch liegen. Wenn nämlich dann irgendjemand, der bei euch in der Ecke wohnt, Audio-Equipment braucht und mal so einen Podcast machen möchte, dann kann man sagen, ja, da der Klaus Backhaus, der wohnt bei dir in der Nähe, der hätte vielleicht so ein kleines MP3. Der wohnt in Bayern. Ja, Entschuldigung, es gibt ja auch Bayern, die einen Podcast anfangen wollen. Ja. Ja, Moment. Und der hat vielleicht noch so einen MP3-Rekorder, der kann dir zeigen, wie das Ding funktioniert und kann dir dann für 14 Tage so ein Ding leihen, bevor du dir so ein Ding kaufst. Ich weiß, dass Klaus ein Leckmuschel hat, aber ob das geht, das ist keine Ahnung. Nein, aber ich sage jetzt einfach. Ja, schon nur, klar. Nee, finde ich gut. Und also die Geräte sollen so in Deutschland wirklich verteilt sein, weil eigentlich bei den Leuten bleiben, sozusagen nur, ich hätte hier einen Zoom H2, den könnte ich zur Verfügung stellen, wenn einer sich meldet, meine Adresse ist da und da, dann nehmen wir das mit auf und wenn irgendjemand sich meldet beim Podcastverein, ja, ich möchte gerne machen, dann sage ich ja, da ist ein Klaus Backhaus, da ist ein Björn Holzwurm, da ist ein, keine Ahnung, Lorenz. Tim Pritloff, der hat da einen MP3-Rekorder, melde dich, hier hast du die Kontaktdaten, kannst dich bei ihm melden, der zeigt dir, wie der Ding benutzt, was natürlich auch super ist, wenn man dann so mal Manpower dabei hat und dann kannst du dir da für 14 Tage für null oder für ganz kleines Geld ausleihen und dann kannst du damit, bevor du dir so ein Ding kaufst. Dafür brauchen wir noch ein paar Leute, die das auch gerne machen. Das ist eine gute Idee, ja. Ich finde das gut. Und Klaus, ich habe dir ja gesagt, der Thorsten ist eine coole Sau. Ich erwarte dich, und da nagel ich jetzt drauf fest, das ist online, du bist nächstes Jahr in Essen beim Podcamp, egal wie. Ich nach Essen? Ja. Ich war schon mal in Essen. Nicht, dass du das schon mal warst, aber du bist nächstes Jahr, bist du beim Podcamp, bist du da. Von Freitag, Samstag bis Sonntag. Ich möchte jeden Morgen mit dir frühstücken. Das Podcamp ist übrigens in 249 Tagen, 12 Stunden, 11 Minuten und 31 Sekunden. Ne? Am 11. Welches Datum? Ja, kommt jetzt 11. und 12. März 2017. Ah, das ist ja früher als sonst. Also später. Wir hatten sonst letztes Jahr im Februar. Jetzt haben wir, ja, Ah, war Februar, stimmt, genau. Und jetzt, wenn man auf podcamp.de geht, da Podcamp 2017, wenn mir endlich jemand mal Zeit gibt, kommen auch alle Sessions endlich, die bei 2016 ist, online. Aber wir haben auch schon einen Countdown, wenn man auf 2017 geht. Geht einfach mal auf podcamp.de. Netterweise gesponsert von podcaster.de. Habe ich jetzt genug Werbung gemacht? Die Sessions, ja, das kann sich ja noch wandeln. Also, willst du so weit schon planen? Nein, die Sessions kommen online. Nein, die wir aufgezeichnet haben von 2016. Die kommen als Podcast noch online. Die kann man dann nachhören noch. Ah, okay. Jetzt ein halbes Jahr später, so als Zwischending, zwischen 2016 und 2017 kommt mittendrin dann sozusagen 2016 zum Nachhören. Andere Leute machen das ja 14 Tage später, aber wir im Ruhrgebiet sind da ein bisschen. Also, Klaus, notiere das Datum. Du hast jetzt fast ein Jahr Zeit, um das zu klären. Halbes Jahr. Völlig Latte. Also, denk dran, wir können nur 200 Leute aufnehmen da, ne? Also die Karten werden dieses Jahr wirklich knapp werden. Die Plätze sind limitiert. Ja, auf 250. Kaufen Sie jetzt und Sie bekommen auch noch ein Buch. Nee. Ja, man kann sich noch gar nicht anmelden. Die Preise sind schon definitiv. Die sind auf der Facebook-Seite schon drauf. Ja, aber, dann sag doch schnell, was das kostet. Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe die festgelegt. Da muss ich jetzt erstmal drauf gehen, junger Mann. Boah. Junger Mann, das habe ich lange nicht gehört. Ja, du bist doch jünger. 12,80 Mark. Du hast eben gesagt, du bist Jahrgang 72, oder? Mhm. Ja, siehst du, dann sind wir ein Alter. Sag ich doch. Wir kennen uns doch. Wir haben uns doch sogar schon mal getroffen. Wir haben uns getroffen? Ja, schon ein paar Jahre her. Wo soll das denn gewesen sein? Da musst du mir aber auf die Sprünge helfen. Ich glaube in München. Podcamp. Da 2017. Ja. Ja, ich bin ja schon etwas länger dabei und du ja auch. Genau. Lirum Larum. Gut, also das Samstagticket wird dann 45 Euro kosten. Das Sonntagticket wird 35 Euro kosten. Das Wochenendticket wird 75 Euro kosten. Nochmal zu sagen, samstags ist das Essen von Frühstück bis Mitternacht enthalten und sonntags bis von Frühstück bis 16 Uhr. Zugesagt haben bis jetzt ungefähr 40 Leute und wir können ungefähr 200 Leute aufnehmen. Es wird absolut geiles, schönes Barcamp werden und Werbung. Ich kann es bestätigen, es war super toll und ich kann auch nur sagen, das macht super Spaß und ja. Ab wann kann man das buchen? Ist das vorausschaubar? Ja, wenn ich endlich die Folgen online habe, werde ich dann auch die Anmeldungsseite online schalten. Also ich gehe mal davon im September aus, September, Oktober. Okay. Also es ist ja auch lang genug, wenn man ein halbes Jahr vorher buchen kann. Und zwar habe ich das dieses Jahr mal gesagt, ich mache einen Zehner teurer. Dafür gibt es für Leute, die sich das nicht leisten können, Schüler, oder auch Hartz IV, gibt es ja auch leider. Die müssen keinen Hartz IV-Nachweis bringen, wenn die sagen, hey, ich kann mir das nicht leisten, ich würde aber gerne kommen. Das war dieses Jahr auch bei zwei Leuten. Und da habe ich gesagt, komm vorbei, wir zahlen's. Und deswegen hatten wir zum Schluss einfach mal den Hut rumgehen lassen und jeder hat ein bisschen Geld reingeschmissen und dafür waren diese zwei Wochenendtickets bezahlt. Ja, das ist richtig. Und das machen wir dieses Jahr einfach so, dass wir direkt sagen, wir nehmen 10 Euro mehr. Und damit haben wir dann, wenn ein Schüler da gerne hin möchte oder aber auch jemand, der sagt, er kann es nicht finanzieren, der kann trotzdem gerne kommen. Setz doch den Backhaus da vor's Dings. Der kann ein bisschen Gitarre spielen, der kann auch einen Hut spielen. Der Herr Hatti ist heute wieder so charmant. Ja, ist er doch immer, oder? Ich finde das super schön. Aber, Thorsten, ja, ist notiert. Ich war das letzte Mal in Essen 1991 in der Grugerhalle. Das war die Journeyman-Tour von Eric Clapton. Da war ich auch. Da könnte man ja mal schauen, ob sich da was getan hat in der Stadt. Aber ohne The Cream, alleine. Nee, alleine war der nicht. Der war nie alleine. Der war nie wirklich alleine. Nein, das war aber Thorsten, geil. Thorsten hat ja heute so freundlich bei Facebook aufgerufen und vor 2-3 Tagen auch. Gestern. Gestern. 10 Jahre Podcast. Also ich meine, wir sind im Jahre 2016, wir sind in Deutschland. Ich behaupte einfach mal, 80% der Deutschen kennen immer noch keine Podcast. 90% kennen noch keine Podcast. Wie kommt man im Jahre 2006 auf die Idee, ich mache Podcast, und wie fängt sowas an? Erzähl doch mal. Man arbeitet 2 Jahre hinterm Mikro und dann setzt man sich vorm Mikro. Ach, das war so ganz einfach. Nein, ich habe schon je mehr. Also du bist Tontechniker. Nein. Also ich muss jetzt mal reden. Ich sag mal eben ganz kurz. Ich habe in den 90er Jahren war ich Profi-Punk-Musiker. Heavy Metal Punk, sagt man dazu. Punk-Musiker, ach du, jetzt wirst du ja wohl sympathisch. Ja, erzähl mal. Zwischen 91 und 93 habe ich in Hamburg gelebt und darum bin ich immer noch GEMA-Mitglied, ordentliches Mitglied, wenn dann einige Leute was sagt. Und ich lebe heute auch von der Musik, heute konstruiere ich Lautsprecher und Schwingungselemente für Lautsprecher, sagen wir mal so. Und es war damals so, dass ich mitgeholfen habe, einigen Leuten zu erklären, wie sie ein Mikrofon benutzen, wie man damals eine HTML-Seite, wie man ein RSS-Feed, den es eigentlich noch gar nicht richtig gab, per Hand schreibt. Dann haben einige Leute immer gesagt, ja, geh doch mal vor dem Mikro. Nee, ich habe mir da damals lieber die Sachen angehört. Dann hat meine Frau einen Podcast dann gemacht über Frühchen, weil wir haben 2 Frühchen. Oh, 2 extreme Frühchen, die sind aber heute alle okay, gesund. Das war 2006 schon? Mein Sohn ist 2000 und mein anderer Sohn ist 2003 geboren. Also die hat schon einen Podcast in 2006 gemacht, genau. Die hat da 5-6 Folgen gemacht, wie man mit Frühchen, der Frühchen-Podcast, wie, es gab noch nichts. Damals 2006 gab es nichts. Man konnte noch nicht viel über Frühchen finden oder was man mit abgepumptem Muttermilch macht, wie man sie, alles Mögliche, alles wann, so Fragen. Wann ist denn Apple, also Podcast kommt ja von Apple, wann sind die an den Start gegangen? 2005, irgendwas um in die Ecke. 2005, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Da müsstest du Tim Pritlove fragen. Der kann dir das genau hundertprozentig sagen. 2006 gab es auf jeden Fall schon iTunes und da war das Logo Podcast schon drin. Und auf jeden Fall habe ich mich dann mit meinem Sport mit Bauch Podcast vor dem Mikro dann gestellt. Ich habe immer damals, die ersten 4 Folgen sind noch online, aber danach die restlichen 60 habe ich offline gesetzt. Da habe ich nämlich immer eine Sportart gemacht. Ich bin ein Sport mit Bauch, ich bin ja ein Bauchträger, mit einem Waschbärbauch mehr oder 3 Stück davon. Klaus hat auch einen Bauch, ja. Hört jetzt an, Klaus. Und da habe ich dann eine Sportart gemacht, eine Probestunde da gemacht und dann habe ich darüber gesprochen, ist das ein Sport für Dicke? Okay. Dann habe ich das irgendwann, war ich sehr viel auch hinter den Dingen mit HTML und sowas ja zu tun hatte, damals CCC und sowas, hatte ich mich mit dem damaligen Server-Chef ein bisschen, ja, wir haben uns auch mal Köpfe gekriegt und habe ich meinen ganzen Podcast offline gesetzt und dann habe ich irgendwann, bin ich dann wieder so 2-3 Jahre später über den WhoCast, der jetzt auch 10 Jahre alt wird, übernächste Woche, bin ich dann wieder zum Podcasten gekommen. Ich bin Dr. Who-Fan, ne? Ja, aber ich habe dann eben Schlaflos in München, diese altbekannten Blick über den Tellerrand. Klaus mag auch Dr. Who. Und Babylon 5. Dr. Who und Babylon 5 und ich mag auch die Podcasts dazu. Der graue Rat. Graue Rat und auch den Raphael mit seinem Podcast. Ja, und Raphael ist total nett. Ja. Ich könnte kurz mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. September 2004 kam Ben Hemsley auf die Idee, man könnte die Technologie so von MP3 einen Schritt ausbauen. das könnte zum Beispiel iTunes die Audiodateien automatisch aus dem Netz holen und mit dem iPod synchronisieren. Dann hätte man seine Lieblingssendung immer in der Hosentasche. Das Konzept taufte er dann Podcasting. Quelle ist hier der Explikator mit der Folge 364. Ja, ich hatte damals meinen ersten iPod und zwar war das ein 4 Gigabyte. Gott, so ein grünes Ding mit so einem Rädchen dran. Ja, den habe ich auch noch. Ja, den habe ich, wollte ich mal irgendwann den Akku tauschen und habe da mal den Stecker mit abgerissen. Naja, jetzt liegt er da irgendwo noch in meiner Kramskiste rum. Ja, ist ja mal interessant. Und dann hast du angefangen zu podcasten. Jetzt hast du 4 Podcasts am Start. 6. Deswegen 6. Das heißt, deine URL 4ohren.de ist... Gespräche unter 4 Ohren. Ah, okay. Das okay. Ich ja, hab, aber 4 Ohren, ja. Ja, ich hatte eigentlich gedacht mit 4 Podcasts, ne? Dann habe ich erstmal jemand aufgeklärt, du hast 6 Podcasts. Ich so, scheiße. Was hast du denn alles? Also 3 Fragezeichen, das haben wir ja schon mal erwähnt. Was hast du noch? Sport mit Bauch, Walsamer Dönnekes, mit Alles und Scharf. Was für ein Ding? Walsamer Dönnekes? Ist so ein Gesundheit. Ganz kleiner, alter Podcast. Dönnekes sind kleine Geschichten. Und Walsum, da wohne ich. Das hatte ich mal aufgenommen, da habe ich auch noch ein paar Folgen aufgenommen. Die gibt's auch irgendwo noch. Ich habe da noch ein paar online, also nicht online, sondern aufgezeichnet. Und zwar habe ich da eine Sache aufgezeichnet mit ein ehemaliger Nazi, eine Frau, die vergewaltigt worden ist von Nazis, wie die damals, und von einem Engländern und einer, der bei der Rheinarmee und dann hier hängen geblieben ist, ein Engländer. Und die drei haben ihre Geschichte erzählt, wie die hier in Walsum das Kriegsende miterlebt haben. Der eine, der eben als Besetzer hingekommen ist, einer, der eben als Besiegter und eben eine Frau, die das alles mitgemacht hat. Und diese drei Geschichten sind jeweils 2 Stunden. Die werde ich noch online stellen, aber dafür, jetzt bös gesagt, die kann ich erst online stellen, wenn eine bestimmte Person, sie möchte das erst online gestellt haben, wenn sie nicht mehr lebt. Die Frau ist aber über 90 und das das wird auch noch gemacht kommen und das ist aufbereitet und es kommt noch. Und das ist, ja, und User joined your channel. Es gibt noch ein paar kleine Podcasts und die werde ich dann nach und nach mit Alles und Scharf, das ist eigentlich genau das, was wir hier machen. Das hatte ich eigentlich mit dem Bastard, der vom Bastard Radio, Radio Bastard. Der Rülpser. Ja, genau. Und da habe ich ein paar Folgen aufgenommen. Und jetzt wollen wir das aber so machen, dass wir uns wie hier treffen. Wenn wir gesagt, hey, was hast du gegessen? Und dann erzählen wir über das Essen. Und dann kommen wir genauso im Labern wie jetzt auch. Ne? Also, dass wir einfach über Gott und die Welt für eine Stunde sprechen, verschiedene Podcaster, vielleicht sich hier den Raucherbalkon nehmen und das dann hinterher mit Alles und Scharf online stellen. Oder wenn irgendjemand ein Konzept hat, will aber mal eine Grundfolge machen, passt nicht in seinem Podcast rein. Zum Beispiel, wie wir beim Fragezeichen-Pod uns tierisch über braune Arschlöcher unterhalten haben, eine Dreiviertel, eine halbe Stunde, passt eigentlich nicht im Drei-Fragezeichen-Podcast. Und das würde dann, sagen wir mal, ausgegliedert werden und dann mit Alles und Scharf da rein. Wenn irgendein anderer Podcaster das gerne machen möchte, kann er gerne diesen Kanal dann benutzen. Hm. Und Entschuldigung. Ja, ja, nee, alles gut, aber ja, du machst es seit 10 Jahren, mittlerweile auch sehr erfolgreich. Durch den Podcast-Verein unterstützt du natürlich auch Podcaster und was hörst du persönlich also gerne für Podcasts? Bist du eher jetzt der Mensch, der sagt, ich höre mir gerne Wissenschaftspodcast oder Sportpodcast oder Laber-Podcast an? Aber ich höre mir alles an. Alles. Im Endeffekt alles. Wenn ich jetzt mal, warte mal ganz kurz, ich gehe mal kurz Headset ab. Pass auf, Klaus, den holen wir jetzt raus. Pass auf, den hauen. So, da bin ich wieder da, weil ich habe eben mein Telefon genommen. Weil da ist hörst ja mein hörst du den Raucherbalkon, wenn der online ist? Hörst du den jetzt? Also ganz, ehrlich? Ganz ehrlich, nein. Ich wusste gar nicht, dass der als Podcast existiert. Ja, der existiert. Gut, dann wissen wir jetzt auch. Nee, also 26 Folgen gibt es vom Raucherbalkon. Ja, dann müssen wir das mal wohl hier in den Linkliste reinpacken. Stand heute 27, weil ich habe heute veröffentlicht. Ja, genau, 27. Und wir haben also auch diverse, nicht ganz so unbekannte Gäste. Und was wir immer ganz gerne beim Raucherbalkon machen, wenn du jetzt dein Handy nimmst, Thorsten. Ja, jetzt bin ich aber auf Flugzeugmodus. Ja, aber wenn du jetzt... Du wolltest wenn doch gerade wissen, welche Podcast ich höre. Nee, aber wenn du jetzt dein Handy nimmst und jetzt in deinen Podcatcher guckst, welchen auch du immer du nimmst, welcher Podcast läuft da gerade? Brind. Ich muss ganz klar sagen, Holger Klein, absolut geiler Typ. Ja, also, weil von dem habe ich mir jetzt auch das Prinzip des Vier Ohrens geklaut. Weil ich hatte sonst immer 6, 7 Homepages, wenn man dazu sagt. Und überall darum geklöppelt, der eine war da gehostet, der andere war da gehostet, weil ich da die Downloadzahlen haben wollte. Bei den anderen interessiert mich die Downloadzahlen nicht. Und weil ich habe mich auch nie darum gekümmert, dass ich irgendwo was habe. Jetzt habe ich Gott sei Dank Podseed entdeckt. da bin ich jetzt, ich fand das beim Holger so geil, dass er auf eine Seite alle seine Podcasts macht. Du kannst jeden Podcast schön, ja, einzeln abonnieren, aber du kannst auch sagen, ich abonniere Vrind. Und du kriegst alles. Mhm. Und genauso habe ich das jetzt aufgebaut mit deswegen den vier Ohren. Deswegen hörst du gerade Vrind aktuell. Ja, nee, gar nicht. Vrind habe ich heute Morgen zu Ende gehört. Gerade laufen tut der Daily Coffee Break. Ich muss mich korrigieren. Okay. Ne, Florian und Tobi. Also ich kann ja mal ganz kurz durchgehen. Hören und Sagen, Basic Things zum Mitnehmen. Das ist wohl ein ganz neuer Podcast. Sport mit Bauch, mit Alles und Scharf, Anerzählt, Das geheime Kabinett, Gästeliste Geisterbahn, Daily Coffee Break, Kastenfisch, Nettes Frettchen, Ein Mops kam in die Küche, Themenwechsel, Was auf die Ohren. Gut, der existiert nicht mehr, der Kastronautencast. Leider hier noch im Catcher drin ist, weil ich schon älter ist, kommt leider nicht mehr, ist der Couch Potatoes, Dr. Crazy, Pirate, Locking for Things habe ich, habe ich immer noch drin, weil er die Pirate, die liebe Pirate, die bringt ja jede 2 Jahre mal einen Podcast. Dann die Hoxillas, Bobson Bob, 4 Ohren, klar. Troja Alert, Smart Podcasten, Mikrobenutzer, Pottwichteln natürlich, der Benecke, Radio 1, Glaubenssache, dann leider ein Podcast, der auch nicht mehr ist, der 2080 Podcast, Kulinarikast ist auch nicht mehr, Vibra Britannia noch, Young in the 18s, Wer nicht redet, ist tot, natürlich, Einschlafen-Podcast, Sterngeschichten, Whocast, der Podcast über Podcast, dann Gretchenfrage, Homestory, Schall und Rauch, OF71, Blick über den Tellerrand gibt's auch nicht mehr, Methodisch Inkorrekt, Angegraben, Radio Bastard, das Union Magazin hat sich gerade umbenannt, ne? Sendegarten, ne? Und Andrea W. will's wissen, der Apfelklatsch im Wagen vor mir, Normcast, Schräter, Bender, Streberg, Waldemar Dönnekes, der will ja nur spielen, Silver Surfer Kosmos. Das waren, glaube ich, die ich jetzt gerade hier dran habe. Und ich habe gerade noch nur 2 Folgen, 1,5 Folgen noch zum Hören. Sag mal, Groß, hast du irgendeinen unser Podcast da drin gehört? Nee. Nein. Ja, gib mir doch einfach mal eine schickt mir doch einfach mal eine Liste, dann packe ich die nicht einfach da rein. Ja, nein, aber doch. Weil muss ja nicht sein. Also gerne, weil ich höre gerne Podcasts von Leuten, die ich im Anführungsstrichen kenne. Weil also Geocaching ist jetzt vielleicht so, das ist ein spezielles Thema. Self-Plugging ist jetzt vielleicht irgendwie Mist oder so, aber Klaus und ich, wir machen noch einen Podcast. Ja, wir schicken eine Liste so einfach. Genau. Kümmerst du dich darum? Ja, ich kann ich eine OPML-Datei schicken oder? Du kannst mir, glaube ich, alles schicken. Na gut, kriegen wir schon. Kommen wir schon. Nein, aber Klaus. Wenn ich irgendwas mit einem Mac importieren kann, ist mir das egal. Alles klar. Naja, Klaus und ich machen ja noch einen Podcast. Ja, das war so eine spontane Idee von mir. Ich bin genauso, also ich habe es ja gerade gehört, Hoaxilla, und die machen immer so Verschwörungstheorien, aber ich bin immer Fan von den Sachen, wenn die so mysteriöse Kriminalfälle haben, weißt ja, du? Das finde ich total geil. Lindbergh zum Beispiel letztens. Ja, das mit dem mit der Entführung des Lindbergh-Babys und so. Und da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, so, gibt es einen Podcast eigentlich, der nur mysteriöse Kriminalfälle behandelt, also wo es keine Verschwörungstheorien gibt, wo es wirklich dann einen Mörder gibt oder einen nicht gefundenen Mörder? Habe ich nicht gefunden. In Deutsch kenne ich keinen, aber in anderen Sprachen. Doch, ich kenne jetzt einen. Ich kannte bis dahin keinen in Deutsch. Nee, und ich habe mich... Wie heißt der denn in Deutsch? Face of Death. Auf Deutsch. Face of Death. Ich finde immer so lustig, wenn unbedingt immer alles amerikanisch, englisch sein muss. Ja, aber... Für ein deutsches Publikum, das, ein deutscher Podcast, ein englischer Titel. Das ist ein ganz dummer, das ist ganz dumm gelaufen. Wir haben uns irgendwann mal in irgendeinem Raucherbalkon-Folge haben wir uns über, ich meine, du bist ja nun 72, du kennst natürlich diese alten Filme Gesichter des Todes. Mhm, ja, klar. Ich weiß nicht. Ja, kenn ich. Haben wir irgendwie drüber gequatscht und irgendwann hatte ich halt einfach die Idee, ich sage, ich habe einfach Bock, so einen Podcast zu machen. Ich möchte einfach über mysteriöse Kriminalfälle reden, gelöst und ungelöst, aber nichts mit Verschwörungstheorien. Das können die Huxillas besser als wir. Ich möchte da wirklich so ganz klare Sachen haben. Hatte da erst die Leni, die Enzyklia, gefragt. Sie sagte, ja, keine Zeit, wer hört sich das an? Und dann habe ich Klaus gefragt. Klaus sagt, machen wir. Und ja, und also, Klaus wird es bestätigen. Ich glaube, wir haben da irgendwas losgetreten, was wir selber nicht gedacht hätten. Ja, es ist sehr überraschend gelaufen. Nett. Ja, das stimmt. Aber du hast mich vorhin gefragt, was ich trinke, Thorsten. Was trinkst du eigentlich? Ich wiederhole mich gerade. Da war ich nicht da. Ja, und zwar habe ich jetzt eine leere Flasche Grevensteiner. Okay. Von C und A Veltins. Naturtrüb Landbier Original. Braumeister Brauer, 5,2 Volt. Walter Bauer, ja genau. Die Flasche hat mir gefallen. Ich bin kein Biertrinker. Das ist so eine gedrungene... Sieht gut aus, egal wie es schmeckt, egal, sieht gut aus. Ja, das ist so eine alte Flasche, dicker und nicht so hoch. Nicht so eine, also die vor ein paar Jahren sind die alle zur Weinflasche mutiert. Die haben ja dieses, die Flaschen sind ja alle dünner geworden und länger geworden. Das sollte ja, ich habe damals bei einer Firma gearbeitet, die eine Abfüllanlage gebaut haben, also die Abfüllanlage konstruiert haben. Und dann haben die gesagt, ja, das ist so, diesen Stilwechsel wollen wir haben von diesem Saufbier auf ein bisschen schöneres Bier, auf so eine Art Weinflasche. Das soll ein bisschen Stil haben und deswegen sind die schmaler und länger geworden, wie eben Weinflaschen. Aber so ein schönes, altes, das auch noch ein bisschen naturtrüb ist, ein bisschen auf alt gemacht, Altpapier, sozusagen als Cover, kleine gedrungene Flasche, finde ich einfach schöner. Apropos, kannst du mir mal das zweite Bier aus dem Kühlschrank holen? Ich sehe ja mein Jubiläum, da darf ich am Bier trinken. Ich glaube, unten da rechts, mein Sohn ist gerade da. Ich schicke meinen Sohn Bier holen, ist auch cool, da habe ich noch... Klaus, wolltest du was sagen? Sonst baue ich gleich eine ganz große Brücke und dann kriegt hier einer ganz viel Angst bei der Brücke. Die kannst du später bauen. Klaus. Jetzt habe ich ein Urbock Hell von Einbecker. Oh, habe ich vorhin auch gerade getrunken. Ah. Also ich wohne ja 15 Kilometer von Einbeck. Das habe ich auch noch nie getrunken. Gut, Klaus, du wolltest was sagen. Ja, ich fand die alten Veltins-Flaschen immer sehr schön. Früher gab es eine Zeit lang, war so handgranatenmäßig. Ja, genau, so eine war das. Ja, sowas. So jetzt ist alles ja nur noch Krombacher. Also, jetzt kommt der Auftrag, Thorsten. Also, du hast jetzt einige Podcasts aufgezählt. Mir ist aufgefallen, da war jetzt kein Laber-Podcast zwischen. Hörst du Laber-Podcasts? Wieso war da kein Laber-Podcast zwischen? Oder ich kannte sie einfach nicht. Ja, man kannte es dir einfach nicht. Okay. Sagen wir mal so, was ich als Laber-Podcast bezeichne, kann ja auch mal was sein, was Hand und Fuß hat, aber trotzdem labert man. Der WhoCast ist in meinen Augen ist im Endeffekt auch ein Labercast. Genau, also, wie der Fragezeichen-Pod. Ja, wenn wir jetzt einen Menschen haben, der ein bisschen schüchtern ist, der aber podcastet und der ganz gerne einen Laber-Podcast macht, weil Klaus und ich das wollen, und der dir anbieten würde, ich schicke dir eine Flasche Eierlikör. Hallo Girard, sag doch mal Hallo zum Thorsten, ich muss mal aufs Klo, macht irgendwas. Wunderschönen guten Abend, warum hatte ich das schon im Gefühl? Auch von mir nochmal herzlich Glückwunsch, Thorsten, zu deinem Jubiläum. Hallo Girard. Ich hatte es irgendwie im Gefühl, dass, als er schon sagte, große Brücke schlagen Wachball. Ja, für große Leute braucht man große Brücken, lieber Girard. Ja, und für mich auch noch besonders tragfähige. Das auch noch. Du warst auch in Essen, oder? Ja, ich war auch in Essen, genau. Genau, die Stimme kommt mir so bekannt vor. Das erste Mal und ich fand es super gut. Ja, war ja auch das erste Mal. Ja, ich wusste es vorher nicht. Ich kannte mich davor gar nicht aus. Ich war ja auch erst kurzzeitig in dem Business-Podcast im Endeffekt auch erst drin. Also für mich alles eine ganz neue Welt. Hab mich da aber super wohl gefühlt und freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Jahr. Wir haben ja gerade lang und breit gesprochen, dass das ja bald wieder stattfindet. Und denke ich mal, ab September, Oktober wieder anzumelden ist. Ja, vor allen Dingen ist das natürlich so ein Ding, das ist bei mir in der Ecke. Bis nach Essen fahre ich höchstens eine Stunde, anderthalb. Ne? Das ist natürlich dann nicht so weit weg wie manche andere Veranstaltungen. Aachener Raum. Hm. Aachener Raum heißt wo? Obwohl, das Grevensteiner war leckerer. Okay, Das heißt also, ja, wenn ich jetzt sage, Brebern sagt dir nichts. Fangen wir ein bisschen größer an. Wären wir bei Gangelt, sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Heinsberg. Soll ich dir sagen, dass ich bei Bombardier gearbeitet habe? Okay. Punkt. Ich habe auf der Turmstraße in Aachen gewohnt. Ah, okay. Ja, Aachen ist von mir hier noch, ja, ich sag mal so 35 Kilometer. Ja, Entschuldigung, aber ich bin ja immer von Duisburg bzw. von Wesel damals aus nach Aachen gefahren. Da kennt man die ganzen Ausfahrten. Oder die nicht vorhandenen Ausfahrten, sondern immer nur, da gibt es ein Schild nach da, da gibt es ein Schild nach. Wie kommt man da hin? Ja, du musst dann hinten da abfahren, dann über Heinsberg. Hallo? Ich will nicht durch Holland. Ja, also hier, wo ich wohne, das ist halt so ein kleines Pfchen. Da bist du, ich glaube, ich kann fast schon auf die holländische Grenze kann ich schon fast rüberspucken. Also wirklich weiter habe ich es hier gar nicht mehr. Aber das ist 2 Minuten schon. Autofahrt. Du machst auch Geocaching? Genau, ich mache mit dem Hatti und dem Björn die Cache-Frequenz zusammen und bin auch schon des Längeren dran, mal einen Personal-Podcast zu starten, komme aber irgendwie nicht aus der Pötte. Ja, dann komm doch einfach erstmal mit in Maus, mit Alles und Scharf rein. Ja, Problem ist so, ich bin ein Personal-Podcast, finde ich interessant. Ich weiß, Klaus wird mich jetzt gleich hauen, aber ich weiß eigentlich nie so großartig, ob ich da was zu erzählen habe. Nein, mit Alles und Scharf ist ja eigentlich so, wir wollen den ja wieder aufleben lassen. Das heißt also, jeder hat an dem, wir treffen uns abends genauso wie hier auf den Raucherbalkon. Dann sagen wir mal, was hast du denn gerade gegessen? Ja, mit Alles und Scharf, ne? Wir kommen ja aus dem Ruhrpott. Und das ist sozusagen der Aufhänger und dann über den letzten Monat labern wir, was los, was war. Politik, Fußpilz, keine Ahnung. Das hört sich doch mal interessant. Ist doch eigentlich der gleiche, oder? Politik und Fußpilz? Ja, hört sich gleich an, ja. Also wenn jemand da mal mitmachen möchte, einfach mich finden auf vierohren.de und dann können wir uns einfach mal vorm Rechner wiederfinden. Und wenn das hier in der Ecke ist, können wir gerne mit einem MP3-Rekorder das irgendwo anders aufnehmen. Das hört sich doch super an. Dann bist du jetzt hier herzlich damit eingeladen. Ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Chris MF, wer ist das eigentlich? Er spricht nicht. Also in der Telegram-Gruppe vom Raucherbalkon spricht er. Das weiß ich. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an euch allen. Ihr seid ja alles so komische Geocacher, ne? Ich nicht. Also, ich nicht. Also ich nicht. Girard, Hatti und Björn und C18, jetzt mal auftragen dich, was heißt C18H27NO3? Das sind Koordinaten, Entschuldigung. Nein. Oder eine Funkfrequenz, das ist ein Funker. Nein, das ist eine chemische Formel. Das ist eine chemische Formel für scharfes Essen, für Capsaicin. C18H... Nö, kannte ich nicht. Okay. Ja, aber frag mal, Geocacher. Da kann jetzt was zu sagen. Geocacher. Ich habe so viel gesammelt. Ich kenne ja Wiegald, der ist ja auch Geocacher. Der Herr Boning. Und der tigert ja rum und hab ich mal gesehen, die suchen dann irgendwas oder der sucht sich einen Punkt, geht da hin, guckt, was für ein schöner Baum da ist. War so war früher, da war ja nicht irgendwie so ein Teil, was man irgendwo rumliegen hatte, so ein Plastikbox, sondern einfach nur, man hat ein Foto von dem Baum gemacht und ist dann wieder abgetigert. Also das war so vor 15, 20 Jahren noch Geocaching. Da nannte man, glaube ich, nicht Geocaching, keine Ahnung. Und also dieses Koordinatenwandern. Aber was macht den Reiz da aus? Weil ich habe ja jetzt in Essen gesehen, wie 20.000 Deppen, Entschuldigung, in Deppen in positiven Form, ne? Ich komme aus dem Ruhrpott, ich darf das sagen. Liebe Deppen, da oder 5.000, 6.000 Leute da waren. Was macht man da? Frage. Du meinst es beim Geocachen allgemein jetzt erstmal? Ja. Ja, rauskommen in die Natur. Man kann ja auch Fahrrad fahren. Ja, aber man hat dann doch ein anderes Ziel. Man ist da vielleicht mal ein bisschen motivierter. Das also dann könnte ich, also raus in der Natur könnte ich eigentlich aus dem Biergarten gehen und dann könnte ich da ein Bierchen trinken. Da habe ich sogar noch was Leckeres dabei. Ich wollte es gerade sagen. Ich würde in den Biergarten gehen. Ja, wenn du ganz banal ausdrücken willst, guckst du im Endeffekt, dass du mit Satellitenkoordinaten in den Wald rennst und Tupperdosen sammelst, wenn du es so nennen willst. Das ist, glaube ich, die einfachste Erklärung, die wir haben, ganz erstmal. Ich war 12 Jahre bei der Feuerwehr. Sagen wir mal, so Koordinaten kenne ich mich eigentlich mit aus. Und dann, wo ist der nächste Hydrant und sowas? Das haben wir ja alles da gelernt. Oder auch eben über ein Segeln. Eben. Ja, ich sag mal so, und dann gibt es ja auch die sogenannten Multis. Das ist dann so, ich sag mal, die moderne Schnitzeljagd. Oder von Punkt zu Punkt. Du musst halt irgendwelche Aufgaben lösen und solche Sachen. Also seid ihr eigentlich Wanderer? Ja, auch. Macht ihr das wenigstens auch, wenn es regnet? Also wenn ich gerade mittendrin bin und es anfängt zu regnen, okay, dann geht's weiter. Aber so bei Regen raus, das ist ein bisschen doof, wenn du dann doch mal so irgendwo unter das Gebüsch musst oder sowas. Oder so. Das ist denn nicht so schön. Macht ihr dann so eine Art Meisterschaft? Die gibt's tatsächlich. Die war jetzt Ende Mai. Ja, 28. Mai, da war die Stadtmeisterschaft, hieß ja mal. Und da waren 18 Teams am Start. Also ich weiß das ja von früher, wo wir da so Stadtrandfahrten oder mit so Kindergruppen weggefahren sind. Dann haben wir ja auch über Koordinaten, über Karten. Also wir reden jetzt nicht von diesen Falk-Karten, sondern wir reden schon richtig von Koordinaten. Von Topokarten, ne? Topokarten. Und dann haben wir gedacht, okay, wir laufen dahin, wir laufen da. So eine Art Schnitzeljagd eben. Ist das eigentlich so dann der Vorläufer davon? Im Prinzip schon, ja. Nur, dass wir eben jetzt nicht mehr so mit Karte und Planck-Quadratzeiger und sowas arbeiten, sondern eben das GPS zur Hilfe nehmen. Nimmt der dann das Navi dann auch als GPS oder nimmt er nur in dieser Richtung 500 Meter? Oder sagt der Navi euch, wie hier mein Telefon, nächste rechts, nächste links, damit du vorne, hinten, um die Ecke da ankommst? Nee, das nicht. Also du hast schon, ja, entweder über einen Kompass und Richtung und Entfernung. Aber du hast natürlich auch eine Karte da mit drauf, wo der Punkt noch mit angezeigt wird. Ne? Also eigentlich könnten ja Gemeine hingehen, suchen sich den Punkt oder lassen sich den Punkt bei Google Maps angeben, klicken den an und dann sagen, navigiere mich als zu Fuß dahin? Theoretisch möglich, ja. Aber ist halt nicht Beschiss? Nö, der Weg ist das. Also Beschiss ist nicht. Ja, Beschiss. Und wenn. Naja, also sich hin navigieren lassen, nö, warum? Du musst ja dann vor Ort, weil so genau sind die Koordinaten ja doch nicht, das Versteck dann auch erstmal finden. Hast du denn bis jetzt jedes Teil gefunden? Ja, mehr oder weniger. Also mal auch mehrfach vor Ort gewesen, um da überhaupt dann was fündig zu werden. Oder haben auch mal ein bisschen länger gesucht. Aber im Endeffekt eigentlich schon. Es gibt ja, so, was man so im Fernsehen darüber sieht, dass die dann so kleine Geschenke rein und raus tun? Ist das heute wirklich noch so oder ist das wirklich oder ist das wie ein großes Höhenkreuz, wo man seinen Namen dann einträgt oder gibt es da irgendwas oder einfach nur da liegt ja, ich der sag mal, man kann das auch so ein bisschen vergleichen mit den Bergwanderern, die dann oben am Gipfelkreuz sich da ins Gipfelbuch eintragen. Kann man hier auch so ein bisschen mit vergleichen. Wenn du die Dose gefunden hast, trägst du dich dann halt auch in ein Logbuch ein. Damit kann man das so ein bisschen vergleichen. Und ja, das mit den Tauschgegenständen ist ja sehr wenig geworden. Weil die meisten geklaut werden? Ja, auch weil die Dosen gar nichts mehr hergeben. Ne? Weil viele schmeißen dann irgendwo Pettlinge oder sowas, also diese Flaschenrohlinge. Und da passt ja nichts mehr rein, außer ein Zettel. Und ein Zettel heißt dann nur, ich bin der Geopunkt 548.000 und das ist bei Ende? Ja, so ungefähr. Ne? Wo du dich dann so drauf einträgst und... Also doch, darauf einträgst? Ja, drauf eintragen musst du dich schon. Gibt's da irgendjemand, der dann irgendwann diesen Zettel archiviert? Oder abfotografiert, online stellt oder irgendwas? Nein, du kannst dann, wenn du dich eingetragen hast, kannst du dich dann auf der Plattform auch online loggen. Da kannst du halt ein bisschen was dazu schreiben, so wie beliebt. Ja. Aber ihr wart, war doch hier jemand jetzt von euch auch in Essen? Ja, ich war auch in Essen, ja. Hat die... Gut. War da. Naja, die... Gerard leider nicht, der weilte in Norwegen, hat die norwegische Urlaub. Mitternachtssonne genossen. Ich hatte gleichzeitig auch Zeche Zollvereine Veranstaltung und musste dann, dachte ich, okay, parkst du eben hier? Ich war zum ersten Mal Zeche Zollverein. Ich kommst ja gar nicht weg. Und dann stand ich auf einmal mitten in den Geocachern, wo sie sich angemeldet haben, an dem Freitag. Und es war ja brechend voll. Und dann habe ich mich doch hinterher nochmal geguckt, wo. Da musste ich komplett auf der anderen Seite des Zeche Zollvereins, das waren ungefähr so 5 Kilometer, wollte ich nicht mehr. Inter, glaube ich, 6, 7 Kilometer noch gefahren, wollte ich nicht unbedingt laufen. Dann bin ich doch mal wieder ins Auto und bin rübergefahren. Aber wenn ich so eine Riesentruppe habe, ist das nicht dann Lemming laufen oder ist das wirklich noch Geocaching? Ja gut, ich sag mal so, bei solchen Groß-Events da dann noch zum Cachen gehen, ist eigentlich wirklich so, das Logbuch wird nur durchgereicht. Ist auch nicht wirklich meins. Aber gerade so bei diesen Veranstaltungen ist halt so, die anderen Leute treffen und so weiter und nett klönen, sich ein bisschen austauschen und so, das ist halt das Schöne. Ich fand ja immer so schön, dass die ganzen Leute ihre Nummer auf dem T-Shirt drauf hatten. Daran habt ihr euch dann alle erkannt? Ja, gut, viele kennt man halt so auch vom Sehen und sowas und wie gesagt, man lernt auch wahrscheinlich viele neue Leute kennen und sowas. Schon eine interessante Sache. Hast du denn schon mal einen neuen Punkt definiert? Wie meinst du das? Also neue selber ausgelegt? Ja. Mhm. Da habe ich zurzeit 9 aktiv. 9? Und dann kriegst du dann immer eine Rückmeldung, wer sich dann da eingetragen hat? Genau. Und wie viele haben sich in diesen 9 durchschnittlich eingetragen? Oh, das ist unterschiedlich. Da sind jetzt so 150 drin. Den einen, den ich heute leider ins Archiv schicken musste, waren es 140. Warum Archiv? War er geklaut worden? Nee, da wo der gelegt war, das ist bei uns hier im Stadtwald, da hatte mal jemand so einen riesen Bleistift so als Skulptur hingestellt. Und da habe ich dann eine Dose dran platziert. Das war auch mit dem abgesprochen. Nur leider haben unsere städtischen Bürokraten gemeint, das Ding muss weg. Ja, hat was mit Standsicherheit zu tun und so ein Kram. Ja, und die haben ihm da so viele Auflagen gegeben. Da hat er gesagt, nee, komm, okay, dann geht das Ding halt weg. Der ganze Stift geht weg. Ja, dieser ganze Stift geht weg. Und ja, dann habe ich heute leider schweren Herzens die Dose auch entfernen müssen. Ja, weil dann ist halt dieser entsprechend interessante Punkt ja auch nicht mehr da. Gut, Geocaching. Ich habe ja hier ich bin Apfeljünger, sage ich jetzt einfach mal, und mein Telefon hat ja eigentlich alles drin. Oder muss ich mir noch, wenn ich Geocaching anfange, noch was anderes zulegen? Nö, dann hast du eigentlich schon alles, was du brauchst. Da kannst du dir eine App runterladen. Die gibt es auch für Android. Die ist jetzt sogar für Lau. Ja, also von Groundspeak, von dem einen Seitenbetreiber. Ja, und dann kannst du im Prinzip schon anfangen. Also ist ja gar nicht auch jedes kleine, einfaches Handy hat ja auch schon heute GPS. Man kriegt ja ab 30 Euro ein vernünftiges Handy. Muss man auch ganz klar sagen, man muss nicht den Apfel haben. Man kann auch für 30 Euro ein Smartphone bekommen, was ein Navi hat. Und also ist Geocaching gar nicht mehr teuer. Weil früher war ja diese GPS-Empfänger waren ja richtig teuer. Ja, wenn man längere Strecken macht und so weiter, da ist natürlich so ein richtiges GPS-Gerät doch ein Vorteil, weil der Akku länger hält. Oder eben auch, wenn es mal runterfällt, die sind da doch um einiges robuster als ein Smartphone. Ne? Ja, oder ich muss von Caterpillar eins haben, ne? Wo ich dann mit einem LKW noch drüber fahren kann. Ja, oder so. Das wäre die Optimallösung. wie ist denn der Zulauf zum Geocaching? Weil gut, jetzt habe ich hier eine ganze Menge Geocacher hier dabei, was ja auch schön ist. Sind ja auch nette Leute. Habt ihr jetzt gemerkt, dass in den letzten Jahren wesentlich größer geworden ist? Ja, auf jeden Fall. Die Community? Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin jetzt selber seit Sommer 2012 dabei und es kommt auch immer mehr dazu. Du hast jetzt zumindest dies auch erstmal ausprobieren, ne? Ob die dann wirklich dabei bleiben, ist eine andere Sache. Also ich habe auch schon viele gesehen, die dann mal angefangen haben. Ja, und dann auch nicht weitermachen. Das ist ja auch gerade jetzt. Probieren es mal aus und dann war es das wieder. Wie gesagt, gerade jetzt im Handy-Zeitalter hast du halt auch den Vorteil, der Einstieg ist halt nicht mehr teuer. Ne? Du holst dir die Gratis-App erstmal, um zu gucken, was mir gefällt und musst nicht direkt ein GPS-Gerät für 200, 300 Tacken kaufen. Das kann ich mir dann immer noch zulegen, wenn ich wirklich bei dem Hobby bleibe. Anders habe ich das ja nun auch damals nicht gemacht. Und wenn ich jetzt Geocaching anfangen möchte, ich möchte es zwar nicht alleine machen, gibt es dann irgendeine gute Seite, wo ich eine Community finde? Oder kann ich irgendwo Stadtinfo gehen? Ey, ich brauche ein Geocaching, gib mir mal was. Oder wie fange ich an? Also bei mir bin ich hatte ich am einfachsten dazu Facebook erkoren. Weil da gibt es diverse Geocaching-Gruppen, auch normalerweise für jeden größeren Stadtkreis eine einzelne, wo man dann schnell Anschluss finden kann und auch Fragen stellen kann. Also meinst du über Facebook? Ich habe das zumindest gemacht. Ja, bei Facebook. Also das ist einfach mal Geocaching. Ich habe jetzt hier bei mir halt Geocaching-Kreis Heinsberg eingegeben, zack, ploppen direkt drei Gruppen auf. Da sucht man sich eine raus und dann kann man da schon mal die nächsten Fragen stellen. Zum Beispiel, wo auch Events sind in meiner Ecke, was lobenswert ist. Und so kommt man halt meistens in Kontakt, kriegt man auf diesen Events halt, die im kleineren Kreis stattfinden, bei sich zu Hause in der Ecke. Plant ihr euren Urlaub passend zu den Geocaching-Punkten? Ich persönlich würde gern, aber ich glaube, meine Frau würde mir richtig einen auf den Deckel geben, wenn ich das tun würde. Aber du kriegst auch Urlaub, was ist das? Du kriegst auch weltweit bestimmt Punkte, oder? Ja, ich war jetzt in Norwegen und da hat sich das natürlich angeboten. Klar, wenn man mal irgendwo angehalten hat und Geocaching ist ja eigentlich der Begriff, mal schön Dosen an besonderen Orten oder an schönen Ausblicken. Okay, die sind in Norwegen wie Sand am Meer. Da waren schöne Dosen und Ecken dabei und wenn man da anhält, kann man eine Dose mitnehmen. Aber ich persönlich würde niemals meinen Urlaub drauf ausrichten. Also nicht nur. mein Jahresurlaub oder Familienurlaub bleibt auch Familienurlaub. Wenn ich jetzt mal sage, wie wir fahren jetzt im September 4 Jahre nach Berchtesgaden oder 4 Jahre, klar, 4 Tage nach Berchtesgaden, das ist ein reines Event, wo ich dann sage, okay, da geht es nicht nur um Geocaching-Coins und Konsorte und um nichts anderes. Da fahre ich aber nicht mit meiner Frau hin, sondern mit einem Kumpel von mir. Aber wenn du jetzt mit deiner Frau unterwegs bist, ja, holst du jedes Mal mindestens dein Handy mal raus? Ist hier ein Punkt? Ja. Da erwische ich mich dann doch schon bei. Also ich habe in der Regel mein GPS ist mit den laufenden Pocket Queries, also mit den Caches, die hier in der Umgebung sind, eigentlich immer im Auto. Aber vorteilhaft ist, wenn man natürlich unterwegs ist, da man hält mal wieder am Rastplatz, sage ich mal, einmal eben kurz gucken, oh, ist hier was? Oder wie auch im Urlaub halt, wir sind in Norwegen, oh, guck mal, hier ist ja was, weil mich dann einfach, die Sucht ist einfacher. Treibt. Wenn du Internet hast, ist es einfach, sich da was raussuchen und direkt anzeigen zu lassen. Wenn ich hier zu Hause sitze und mir eine Route lang planen muss, und das muss ich mit dem GPS-System, also ich muss mir die Daten da vorher draufspielen, das kann ich nicht online machen, ne, mit dem Gerät selber. Dafür nehme ich dann eigentlich das Handy, für so kurzweilige Punkte. Wenn ich mal irgendwo kurz zu Besuch bin, sage, ach, guck mal, hier in der Ecke ist ja was. Oder wo ich das habe beim Dartspielen, okay, weil dann siehst du natürlich viele Ortschaften, wo du vorher nicht warst. Oh, guck mal, hier ist ein Ding direkt um die Ecke, nehme ich mit, fertig. Oh, ja. Dart. Nächstes, würde ich sagen mal, wenn er schon Sonnenübergang bringt, dann müssen wir den auch einnehmen. Dart. Wie viele Würfe brauchst du für 301? Oh, wow, wow. Ich denke mal so an 10 Runden knapp. Also, nee, auch 301, Entschuldigung, das ist ja schon ein ganz anderes System, das spiele ich ja schon gar nicht mehr. Was machst du, 500 ungefähr oder? Ungefähr 5., 6. Runde wären dann so 15 bis 18 Darts circa, dann sollte eigentlich aus sein. Schaffst du eine Triple 20? Ja, schaffe ich, ist aber nicht meine Zahl. Also ich schaffe es auch eine 180 zu schmeißen. Aber ist halt nicht meine Zahl. Ich persönlich bin ein 19-Spieler und treffe daher eher die Triple 19. Spiele mittlerweile, ja, wenn ich jetzt mal umrechne auf Fußball, zweite Bundesliga. Ich bin jetzt knapp 15 Jahren spiele ich jetzt Dart. Und das, professionell will ich jetzt nicht sagen, es gibt wahrscheinlich mehr wie eine Handvoll, die das um einiges besser können wie ich, aber halt im Verein. Wie viel Guinness hast du schon getrunken? Guinness noch gar keins. Das schmeckt ein kalter Kaffee. Ich hasse dieses Bier. Hast du schon mehr als einmal nicht zu Ende spielen können wegen dem Alkoholkonsum? Oh, wir? Ja, bestimmt schon mehr wie einmal, ja. Was heißt zu Ende spielen? Ja, doch, zu Ende gespielt habe ich immer, aber ja, weil immer nur, weil der Gegner früher ausgemacht hat, weil ich konnte den Automaten nicht mehr sehen. Ja, das sind im Endeffekt die Anfangszeiten gewesen. Und bei uns ist es eingegliedert in verschiedene Ligen. Du hast quasi die C-Liga, ist das niedrigste, was geht. Da fängst du ein mit 301 Single. Also auch. Das heißt, Kneipen, 20, ne? Also Kneipen-Liga. Ja, ja, es ist halt ein Kneipensport. C-Liga, ne? Kneipenliga, ne? Ja, und das ist im Endeffekt, das ist dann Single-Out, da interessiert das auch keinen, weil wenn ich die 20 stehe, dann muss ich nur die 20 treffen. Mittlerweile spielen wir halt wie in dem Fernsehen im Endeffekt auch wirklich dieses 501 Double-Out. Also ich muss wirklich diesen Doppel-Außenring treffen zum Ausmachen. Und je höher man spielt, umso weniger wird auch an Alkohol getrunken, weil das einfach dann eine ernstere Sache ist. Es dreht sich da um mächtig viel Geld und ich möchte nicht am Ende der Saison meinem Team erklären müssen, sorry Jungs, wir haben ja eben schnell 300 Euro weniger in der Kasse, weil ich 2 Spiele besoffen war und nicht mehr wusste, was ich tue. Geht das richtig um Kohle? Ja, du kriegst Platzierungen. Ich glaube, der erste Platz kriegt, ich glaube, 800 Euro bei uns in der Liga. Und wir spielen immer so um den zweiten, dritten Platz mit. Das sind jeweils im Jahr knapp 500 Euro, die wir einkassieren. Aber die Fahrtkosten sind doch schon höher, oder? Ja, das ist natürlich noch lange nicht das, was ich für das Daten im Endeffekt ausgebe. Wenn ich jeden Kilometer rechne, den ich fahren muss für die Spieler und noch die Getränke dazu und Spielgeld, ist das minimal, was ich für das ganze Team da eventuell wieder raushole. Ne? Aber ja, aber ist doch schon schön, wenn man wenigstens eine Anerkennung für sein Hobby noch bekommt. Ja, klar, das auf jeden Fall. Wie viele Scheiben hast du zu Hause? Ich habe eine Steel-Dart-Scheibe in der Holzhütte aufgebaut für den Sommer, quasi gesehen. Und einen Löwen-E-Dart-Automaten, wie der auch in den Kneipen steht, habe ich zu Hause stehen, im Wohnzimmer. Was kostet so ein Ding? Wenn man neu kauft, also die neueren Geräte, liegt man so knapp bei 2000 Euro mit. Ich habe damals meinen Gebrauch gekauft, der ist jetzt auch schon 15 Jahre alt, aber der tut's und der hat mich 300 Euro gekostet. Wenn ich natürlich jetzt einrechne, was ich normalerweise vorher mit 2x Training die Woche und noch das Spiel dazu rechne, was ich in den Kneipen ausgegeben habe, an Spielgeld habe ich den Automaten innerhalb von 3 Monaten raus gehabt, so ungefähr. 3-4 Monate hatte ich den Automaten raus. Meine Mutter spielt da, die kommt zum Training. Meine Frau spielt auch in der Mannschaft. Das Ding wird hier also wirklich rege benutzt. User joined your channel. Ja, wir haben noch so eine Steel-Dart-Scheibe, schön so eine, was ist das, Daxa-Scheibe. Und dann habe ich noch, glaube ich, 2 von diesen Kinder-Plastik-Shit-Ding-Danger da liegen. Stimmt, aber so eine habe ich auch noch irgendwo dran. Ja. Die man dann irgendwo an seiner Trittleiter dann irgendwo festmacht, ungefähr die Höhe, ja, so Pi mal Daumen. Und dann mit den Kindern drauf rumhämmert. Und dann darauf achten soll, dass die verputzte Hauswand doch nicht so Schaden nimmt. Ja, die Gefahr ist natürlich ziemlich groß. Deswegen habe ich die Steel-Dart-Scheibe auch nicht zu Hause drinnen aufgehangen, sondern irgendwo draußen in der Holzhütte. Da ist es nicht so schlimm. Ja, aber Steel Dart war doch eigentlich mehr so vor 10 Jahren, oder? In Deutschland ja. In Deutschland ist das Problem, da ist dieses E-Dart halt, weil es ist einfach der Spruch, den die Holländer bringen und auch die Engländer aus dem Deutschen, der kann nicht rechnen. Und sie haben leider recht. Also wenn ich hier wirklich, das ist, der E-Dart-Automat zeigt mir, was ich stehen habe und zeigt mir nach jedem Wurf, was ich noch stehen habe und was ich, wie ich werfen muss, so ungefähr. Das mache ich beim Steel Dart nicht. Ne? Ich habe meine Anfangszahl, mit der ich anfange und muss dann meine 3 Pfeile im Kopf runterrechnen. Das können die Holländer einfach. Das ist bei denen mittlerweile Schulfach. Das haben wir hier in Deutschland halt nicht, die Liga. Wir sind halt einfach zu blöd dafür und nehmen einfach den einfachen Weg. Das ist also leider so. Also die Niederlands machen dann auf Steel Dart mehr? Die kennen gar kein E-Dart, glaube ich. Also wenn sie nicht mal separat irgendwo hier in den deutschen Kneipen gespielt haben, ist eigentlich Steel Dart in Holland weit verbreitet. Eigentlich glaube ich, das meiste sogar. Ich glaube, die haben gar keine E-Dart-Liga, die haben nur Steel Dart-Ligen da. Also bei uns war immer, die Steel Darts waren die Guinness-Trinker und die anderen waren die Cola-Trinker. Das hat Bös gesagt. Nö, das ist ja, aber in Deutschland hast du oder hier bei uns in der Ecke hast du halt den Spruch, dass Daten Hartz-IV-Hobby ist. Ja, das ist halt ein Kneipensport, ne? Und bei Kneipensport bleibt es halt nicht aus, dass du auch in der Kneipe von, bei uns ist in der Kneipe, sag ich mal, hast du 19 Mannschaften, die da spielen, in der Woche verteilt, dass du da natürlich auch 50%, Entschuldigung, aber für den Ausbruch, aber Assis dazwischen hast. Bleibt halt leider nicht aus. Ne? Eine Kneipe, was hängt den großartigen ganzen Tag in der Kneipe rum? Das sind meistens aber auch die besten Spieler, ne? Weil die haben halt den ganzen Tag Zeit zum Trainieren. Die müssen halt nicht arbeiten und haben halt kein anderes Hobby. So, wir hatten jetzt bei uns in der Firma wieder Sommerfest und dann haben wir wieder so eine Dartscheibe wieder hingehangen. Und das war, glaube ich, vor das Jahr bei dem Sommerfest war das letzte Mal, wo ich Dart gespielt habe. Aber es macht ja immer wieder Spaß. Ja, wie gesagt, ich persönlich mache das jetzt seit 15 Jahren und das ist halt neben dem Geocachen halt mein das Hobby Nummer 1. Da kommt auch nichts drüber. Wenn ich Spiel habe, ist auch hier zu Hause, da kann alles andere sitzen bleiben. Das ist genauso wie Donnerstags, wenn ich Kass habe. Da braucht mir hier auch keiner zu kommen in der Regel, weil die wissen ganz genau, das sind meine festen Termine und da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Da muss schon ganz gewaltig was passieren. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren habe ich exakt, ich glaube, 3 Spiele gefehlt. Einmal war Hochzeit, einmal war Beerdigung und einmal war was anderes. Dein eigener Geburtstag. So ungefähr kann man das sehen. Ich gehe jetzt an meinem eigenen Geburtstag spielen, wenn es sein muss. Ja, mal gucken, ob der Johannes. Warte mal, ich schreib mal. Bist du schon zu Hause? So, Johannes Wolf hat gerade sich gemeldet, aber er hat ja leider nicht den Grimme Online Award gemacht. Vielleicht kriegen wir ihn noch hier hin. Südmeister gibt's ja da auch noch. Wer ist denn Südmeister? Das ist eine Teileiche. Das fragen wir uns alle seit Monaten, Thorsten. Spricht nicht, der hört nur zu. Ich würde mich freuen, wenn der Klaus Backhaus jetzt auf Dauersenden stellen wird. Dann wüsste ich zumindest, dass er bereit ist. Er hat sein Mikrofon angemacht. Ah. Ich weiß nicht, Thorsten, du eine Gitarre bei dir? Ich habe, nein. Ich sitze in der Küche. Was? Ich sitze in der Küche. In der Küche? In der Küche hast du keine Gitarre? Nein, die hängen oben. Weil wir haben kein Wohnzimmer mehr, da wir unser Schlafzimmer als Zimmer für meine Tochter umfunktioniert haben. Und da wir sowieso eigentlich noch nie immer eine Küche als Wohnzimmer hatten, haben wir unser Wohnzimmer zum Schlafzimmer umfunktioniert. Und da ist jetzt gerade meine Frau und die guckt Fernsehen. Meine Frau schläft, habe ich gerade mitgekriegt von meinem Sohn, der hier rumspringt. Ich schreibe mal den Johannes. Schade, dass du nicht gewonnen hast. Diesmal deine Frau schläft. Die Frau steht gerade unten in der Küche und macht Eierlikör, lieber Hatti. Im Thermomix? Ja, klar, wo Thermomix sonst? Ja, wirklich im Thermomix? Ja. Ja. Also ich bin, also wir wollten morgen zu einem gemeinsamen Geocaching-Event, aber ich bin nebenbei ehrenamtlich beim ASB tätig und ich. Was ist ASB? Arbeiter Samariterbund, das ist so, das ist also sowas wie Rote Kreuz. Ich und, weiß, ja, war 12. Ja, Entschuldigung, ich habe es akustisch nicht mitgekriegt, war 12 Jahre bei der Feuerwehr. Ja, dann war es. Und ich habe morgen einen Dienst zu tätigen und ich muss Sonntag Rettungsdienst fahren, deswegen kann ich nicht zu diesem Event, aber ich weiß, dass Girard unwahrscheinlich guten Eierlikör kann oder beziehungsweise seine Frau oder sein Thermomix. Er mein Thermomix. 5 oder 31? Der 51er. Oh, noch eine Nummer älter. Nee, ja, das ist der ganz neue. Das ist der 5er. Der heißt auch TM51. Nee, TM5. Der alte war TM31. Ja, nee, der ganz neue hier mit diesem komischen Chip in der Ecke und. 5. Mhm. Der steht links neben mir. Ich sitze ja in der Küche. Meine Frau hat sich einen Thermomix geholt, ich habe mir ein MacBook gekauft. Muss man ja auch mal so sagen, ne? Können. Jeden das seine, mir das meine. Jetzt haben wir über Geocaching gesprochen, haben wir über Daten gesprochen. Gitarre, Herr Backhaus. Ich warte eigentlich, dass Gitarre kommt. Soll ich? Kann man Gitarre hören? Weil das ist jetzt so eine kleine Überraschung. Ich habe, also, danke. So, wer hat's erkannt? Enzyklia.de. Erkannt, ja, aber ich weiß nicht, wo ich hinstecken soll. Es war ein Podcast-Intro. Klaus macht ganz viele Podcast-Intros. Nee, es war nicht nur ein Podcast-Intro. Das weiß ich nicht. Nö, das ist so eine Fingerübung einfach. Ja, über A und D. Ja. Führendes Lauterhaus hat's gemacht als Intro bei... Ah, Thorsten Wingerfelder, sag mir das mal, wenn du das hörst. Schick mir mal, wo du das gespielt hast. Wo sind die Jungs aus Hannover, wenn man sie braucht? Gerade feiern. Schöne Grüße, Thorsten. Der wird sich vielleicht auch nochmal wieder hier anhören. So, also ich habe soeben ein Hotelzimmer. Ich habe ein Hotelzimmer gebucht. Für Samstag, den 11. März 2017 bis Sonntag, 12. März 2017 im Unperfekt-Hotel. Girard, du darfst gerne Gast sein und das Klo benutzen. Ich bitte drum. Ich habe zwar noch keine Karte fürs Podcamp, aber ich denke mal, das kriegen wir. Das Hotelzimmer ist schon mal gebucht. das Zimmer ist gebucht, mir scheißegal. Ich schlafe im Hotel. Das werde ich diesmal auch machen. Ich werde nicht wieder mit dem WOMO anreisen. Dann buch gleich, kostet 89 Euro, aber das ist es mehr wert, das war so toll. Ja, dann musst du uns mal einladen, dann gehen wir mal rüber und nehmen da einen Podcast auf. Wenn er wieder den Business-Suite hast. Oh, ist egal. Der Herr Backhaus, der bucht jetzt auch sofort. Ja, gib mir nochmal das mal für deinen PayPal-Account eben schnell. paypal.me/runte. Da kannst du mir gerne Geld überweisen. Ich bin da sehr gut darin, das zu verbraten. Und ich brauche auch neues Equipment. Ja, ich bräuchte neue Socken. So. Socken schwarz? Ja, Scherz. Ja, natürlich schwarz. Alles andere ist Blödsinn. Womit hast du gerade aufgenommen, Klaus? Ich habe ein Rode M3. Das typische, auch für deine Gitarre gerade? Ja, das steht ja einfach da beim PC und die Gitarre davor und anmachen, fertig. Und du sprichst gerade in was rein? Ja, auch in das Rode M3. Ich habe nur ein Mikrofon hier am Start gerade. Ja gut, das M3. Ich bin Bluesmusiker, ein Mikro reicht für die ganze Band. Ja, aber am besten Shure 52, ne? Was, Schuhe SM58. Eins oben drüber hängen mit einem langen Kabel. Hauptsache der Whisky geht nicht aus, dann haben wir ein Problem. War das nicht der 52er, das Elvis-Mikro? Das weiß ich nicht. Du meinst dieses silberne... Ja, das war glaube ich das Tour 52, ne? Ja, das kann sein, ja. Was sowas von schlicht ist. Aber es schaut halt cool aus, ne? Aber das Rode M3, wie Klaus und ich sind verliebt, ne? Es wird gerade durch die Podcast-Szene gejagt, ne? Oder also wir haben's von jemandem gehört, der hat's empfohlen, er sagte, der arbeitet im Rundfunk, macht Aufnahmen, er nimmt es ganz oft und das ist halt für einen schmalen Preis eins der besten Mikrofone, was also selbst Rundfunkanstalten nehmen und so. Klaus hat es sich bestellt, ohne dass wir uns abgesprochen hatten, hatte ich es mir auch bestellt und also ich bin super zufrieden. Ich habe mich jahrelang gegen Headsets geweigert. Ich hatte immer schon ein nettes Großmembran, wenn ich alleine aufgenommen habe. Und jetzt hatte ich mal... Das ist HMC 660. Das habe ich in vierfacher Ausführung auch hier liegen, gerade aktuell schon umgelötet. Und zwar für Sparcamp, für Podcamp. Ja, sicher. Super geil. Weil es kostet 39€, 12 ja, aber Cent. Aber du brauchst doch nicht löten, du brauchst nur so einen Behringer 302, dann ist fertig. Ich hab das am Hafen, ich hab ja hier das H6, dachte ich, packst du dran, gehst du runter. Und oder ich habe auch noch mehrere Mischpulte, wo ich nur auf 6 oder 9 Volt gehen kann. Kann das H6 runter? Ja. Kann okay. Runter. Also H4 kann runter, H6 kann runter. Aber ich dachte mir, wenn ich die Dinger jetzt beim nächsten Barcamp hinlege, die Technik hinlege, und ich gehe doch vielleicht am Mischpult vom Unperfekthaus dran, und die haben nur ein 58er... 48 Volt, ja. Steht hinten drauf. 48 Volt, boah. Das wäre mir neu. Ich hab schon zwei Bier. 48 Volt, dann gehe ich lieber in der Sicherheit und lass die eben von meinen Arbeitskollegen, da ich ja in dieser Bereich arbeite, mal eben umlöten. War ich bei Konrad, bevor ich letztes Mal in Unperfekthaus war, war ich kurz da vorne bei Konrad und hab da für 2,80€ 20 Widerstände gekauft. Die meinen Kollegen in der Hand gegeben. Dann hat noch ein Bekannter uns noch zwei Stück direkt von Thomann aus dahin geschickt zu meinem Arbeitskollegen bei uns zur Firma zu meinem Arbeitskollegen und der hat dann abends mal eben alle umgelötet. Und dafür ist der nun mal Akustiker und baut Lautsprecher auf. Dann kann er auch mal eben so ein Headset umlöten. Und danke nochmal. Arthur, sag ich jetzt mal, der hört den Podcast ja leider nicht. Gott sei Dank, glaube ich. Und da bin ich eigentlich relativ zufrieden. Die waren eigentlich ganz gut. So, die liegen da ganz gut. Vor allem sind die auch in so eine schöne Plastikchassis da drin und eine Hülle da drin und sowas. Und vor allem für den Preis, die nimmst du mit, packst du die irgendwo hin. Wenn die kaputt gehen, okay, schmeißt du die 40€ in eine Mülltonne. Da lötest du nicht mehr lange rum. Aber wenn du jetzt hier das... Ich habe jetzt hier... So, ich würde sagen, ich muss jetzt los. Dann wünsche ich den Toaster schönen guten tschüss Nacht. Tschüss und bin dann weg. Tschüss. Tschüss. Unter vierohren.de kannst du dich hören. Sag nochmal richtig tschüss. Tschüss. Ja, ich werde mir auch irgendwann nochmal eins bestellen, weil ich habe ja so einen Behringer 302 hier und das habe ich an meinem PC angepömpelt. Also ich bin genauso wie du Mac-User, aber ich habe, das habe ich auch im Sendegate geschrieben, ich habe das Ultraschall installiert und ich nicht. Es installiert mir nicht das Soundboard mit. Ich nicht hört sich an, wie ich habe da keinen Bock drauf. Was ist da los? Also ich habe noch keine saubere Online-Möglichkeit von Soundboard. Tim Pridloff hat mir ja beim Podcamp dieses Reaper-Ding da mal eben installiert. Ne? Und damit ich hier irgendwie online gehen kann mit, damit ich live gehen konnte und was nicht noch alles, ich komme damit nie, ich brauche da nochmal eine Schulung drauf, mal ganz klar. Und aber bis jetzt bin ich im Soundboard, ich dachte mir, wenn ich jetzt irgendwo aufnehme, nehme das Zoom H6, pack oben das X-Mikro dran, pack da irgendein MP3-Player noch dabei, wo eine Soundboard drauf ist. Ja, ich suche noch irgendwie eine schöne, saubere Softwarelösung, dass ich alles in einem mache, weil ich bin Hindenburg-User. Ich mag eben Hindenburg. Okay, Hindenburg, das war ja so der Auftritt in Essen. Mhm. Ich nehme halt viel hier auf. Mit Klaus nehme ich jetzt also das Face of Death ab sofort. Ich glaube, Klaus, da sind wir uns einig. Ab nächste Woche ist Studio Link safe, ne? Ja klar, warum soll man es nicht machen, wenn es gibt. Aber Studium Link funktioniert ja auch nur mit Reaper, ne? Ja, ganz genau. Und bei mir funktioniert dummerweise das Soundboard. Es ist einfach nicht installiert. Das Plugin ist auf meinem Mac nicht installiert, obwohl es dabei sein soll. Alle haben es irgendwie und ich habe es nicht. Und ich habe es auf dem PC installiert und da ist es installiert. Also auf dem PC habe ich ein Soundboard, aber wenn wir den Face of Death machen, dann nehmen wir halt, also nehme ich am Mac auf und Klaus am PC auf. Klaus ist noch PC-User. Also wenn ihr Klaus noch was Gutes PC-User. Tun wollt, User. wenn ihr Klaus was Gutes tun wollt, spendet Geld, er braucht einen Mac. nein, aber wir brauchen am Face of Death, brauchen wir eigentlich kein Soundboard, also von daher geht das. Nee, also na, ich möchte gucken, gerade beim Fragezeichen-Pod möchte ich mit einem Soundboard arbeiten. Ich habe immer so viel Arbeit, die ganzen Audioschnipsel, wir dürfen ja von Europa haben wir ja die Genehmigung, dass wir Audioschnipsel der drei Fragezeichen Hörspiele mit reinschneiden dürfen. Und wie stellst du die ein? Bis jetzt überhin, wo ich schneide, also wir sagen bei der Aufnahme, jetzt kommt dieses Ding und dann reden wir darüber und dann schneide ich die hinterher beim Off hinterher. Ja, ihr sendet nicht live. Wir senden nicht live. Und wir haben schon, wie wir live aufgezeichnet haben, habe ich über ein Soundboard gearbeitet, über ein vernünftiges Mischpult. Und da habe ich die dann über ein Soundboard vom iPad reingespielt. Ich wollte gerade sagen, also das mache ich bei dem Geocaching-Podcast auch. Ich spiele das Intro und das Outro spiele ich übers iPad ein und ich habe das iPad nicht hier, aber ich glaube, die App heißt iButtons. Ja. Ja. Ich glaube, iButtons ist es. Also da sind 50 vorgefertigte Sounds. Die ersten zwei Seiten und dann kannst du ein paar Customs dabei machen, genau. Ja, genau, kannst ein paar Customs zuspielen und das reicht. Ja, und das wollten wir eben dann gucken. Und am liebsten hätte ich so eine reine Softwarelösung, ne? Dass ich dann, wie bei Reaper, dann auf, wie heißt das hier? Ja, ich frag doch mal Johannes, der hat doch eine Softwarelösung. Nee, der Johannes macht das nicht, aber der macht das über Hardware. Ach, hat der echt so ein Ding, wo drauf und her klöppelt? Ja. Okay. Also, nein, er arbeitet mit irgendwie mit einem Rechner und Aufnahme. Also, ich muss mal, Johannes, ich fahre mal wieder hin. Hier über diesen Stream und sowas. Ach, ich muss mich da mal mit Reaper beschäftigen. Ich muss mir vielleicht mal die 30 Euro in der Hand nehmen und das Ding kaufen. Das brauchst du denn nicht kaufen. Warum nicht? Weil meine 60 Tage sind abgelaufen. Ich muss halt mal 3 Sekunden länger warten. Dann startet es trotzdem. Zumindest das, was... Ja, ganz ehrlich, zumindest das, was ich für einen Podcast brauche und zum Aufnehmen, es funktioniert. Ich weiß nicht, was mir fehlt, wenn ich es kaufen müsste. Aber zum Podcast aufnehmen, zum Sound einspielen, zum Schneiden und zum Bearbeiten reicht es. Also ich weiß nicht, warum ich 60 Euro... Das sind nicht 30, das sind 60 Euro, warum ich 60 Euro für Reaper bezahlen soll. Also... Ja gut, aber mag Hindenburg. Ich habe die große Version von Hindenburg. Danke Hindenburg übrigens nochmal. Ich habe ja damals schon Beta-Tester gemacht und ich finde Hindenburg ist einer der geilsten Schneidprogramme im einfachen Bereich, den man überhaupt kriegen kann. Da hast du Outer City noch nicht kennengelernt. Das ist geil. Outer City? Moment, ich mache seit 10 Jahren Podcast. Das Einzige, damals Larissa, also Annik Rubens, die hat ja mit Outer City gearbeitet und ganz am Anfang ich auch. Und dann kam Hindenburg. Dann habe ich Hindenburg Journalist das Programm getestet für Hindenburg, für die Dänen. Und ich habe mich sofort verliebt. So einfach. Vor allem alle Plugins, die irgendwo auf deinem Rechner sind, die bei GarageBand dabei sind, die irgendwo anders bei irgendeinem Tool, klaut sich Hindenburg und du kannst die unter Hindenburg benutzen. Und das ist so einfach zu bedienen. Du brauchst, das Hindenburg selbst sind nur, glaube ich, irgendwie 16 MB oder 36 MB, so ein total kleines, super Tool. Jeder einfache, jedes pizzelige Laptop, egal ob Linux, Windows oder Mac, kann es benutzen, weil für mich war auch die Aussage, ich hatte damals, wusste nicht, an welchen Rechner ich darf, ob ich am Mac darf, ob ich am, wo meine Frau gerade dran sitzt oder ob ich am Windows-Rechner dran muss. Und so habe ich die Sachen im NAS-Laufwerk gelegt und konnte die automatisch immer weiter bearbeiten, egal an welchen Rechner ich gehe. Auch innerhalb von einer Datei. Und das war Hindenburg damals eben geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt andere Programme auch können. Und also Audacity hat damit immer Probleme gehabt. Wenn ich angefangen habe auf Windows, dann bin ich auf Mac gegangen, dann hat er immer Probleme gehabt, hat die Spuren verschoben. Und das hatte dann Hindenburg nicht gemacht, auch wenn ich 16 Spuren hatte. Ja gut, also in dem großen Maß nehme ich nicht auf. Also meistens nehme ich hier auf, das haue ich in Audacity rein. In Audacity schneide ich mir den Anfang zurecht, das Ende zurecht. Ich erstelle ein Rauschprofil bei Audacity, das geht sehr gut. Schneide mir die Stille raus, dann ist die Datei so für mich fertig, wo ich sage, okay, das will ich so genau so haben. Lade das dann zu Auphonic hoch, fertig. Reaper, okay, ich habe zwei getrennte Spuren, ich kann das ein oder andere dann nochmal rausfiltern. Funktioniert super. Und ja, also wie gesagt, ich brauche eigentlich keinen Reaper, kein Hindenburg, weil ich sage einfach so, so wie heute Abend, ich nehme einen Podcast auf, den schneide ich am Anfang ein Intro vor, baue ich vorne weg und hinten auch, das Ganze durch Auphonic. Kannst du ja direkt bei Auphonic machen lassen. Ja, als Beispiel, ja. Und dann ist die Sache fertig. Deswegen brauche ich keinen Hindenburg, keinen Reaper eigentlich. Also ich nehme Podcast auf und ich weiß, dass es Podcaster gibt, die legen Wert drauf, da muss so ein rausgeschnitten werden oder irgendein Räusper. Was ich beim Fragezeichen-Pod mache, dann durchschnittlich schneide ich beim Fragezeichen-Pod 1,5 Stunden, bin ich 4-5 Stunden dran. Okay, ja. Weil dann ist auch das Ems raus oder dann ist auch, wenn jemand gerade so eine Inhaltsbeschreibung macht und der möchte dich auch vernünftig darstellen und dann dieses schneide ich raus und was nicht noch alles, da bin ich schon, oder dann die ganzen Einspieler, die dauern natürlich auch seine Zeit, die Kapitelmarken hinzufügen, die passenden Bilder zu den Kapitelmarken hinzufügen und sowas, das dauert alles seine Zeit. Und das will ich natürlich bei dem neuen Aufbau, den wir jetzt haben, gerade mit den Headsets, dass jeder ein vernünftiges Headset hat, nicht nur einfach den MP3-Rekorder, den Zoom H2n haben wir sonst auf den Tisch gestellt und dann einfach gesprochen. Jetzt wollen wir auch die Qualität ein bisschen verbessern. Wir dachten ja eigentlich, dass wir über die Kastronauten, jetzt sind wir bei den Kastronauten, jetzt müssen wir mal ein bisschen die Qualität anziehen. Kastronauten hat sich erledigt, aber der Qualitätsanspruch ist da und deswegen wollen wir das jetzt weiterhin führen. Und wenn ich jetzt gerade bei dem Was auf die Ohren Podcast oder bei den Sport mit Bauch Podcasten mal einen Gesprächspartner, auch mal einen Promi dabei habe, oder gerade wenn es sich auch um Musik handelt, wenn du Interviews führst, möchtest du natürlich auch die Interviewpartner so gut wie möglich darstellen. Das heißt also, da schneidest du dann eben ein M raus. Das ist klar. Dann Versprecher von denen raus. Und was nicht noch alles. Also, dass die Interviewpartner so gut wie möglich dastehen. Und das ist schon mal. Und dann bist du am Schneiden, Schneiden, Schneiden. Klar, so ein Laber-Podcast, wie wir den heute aufnehmen, der wird gleich geschnitten, und zwar wieder so weit geschnitten, ich gucke, wann wir angefangen haben zu labern, wann wir aufgehört zu haben, wann wir uns verabschiedet haben, Intro, Outro davor, online, ich denke mal, das Ding wird eine halbe Stunde, nachdem wir da zu Ende, wird das Ding online sein. Klar, also ich meine, man muss natürlich auch überlegen, wo setzt man sein Level? Ich meine, ich war jetzt in Essen, ich habe mir das Hindenburg-Programm, ich war bei der Lesung oder bei der Session war ich dabei. Ich habe mir die Session angeguckt und habe gesagt, so, okay, alles klar, klingt interessant, aber das war mir einfach too much. In kurzer Zeit einfach viel zu viel Information. Also, wenn du noch nie mit einem Audioprogramm gearbeitet hast, dann hast du gedacht, da vorne der Typ, der ist auf LSD oder der nimmt irgendwas. Ich habe Och. ein, ja, also ganz ehrlich, also Gut, ich kannte das Programm natürlich. ja, du kennst das Programm. Ich kenne seit Jahren Audacity. Oh Gott, lass mich überlegen. PC hieß das früher Soundforge? Gab's das? Soundforge hieß das so? Ich Weiß glaube, ich ne? nicht. Also früher hieß es Soundforge und so. Ja, also man kann also auch mit Audacity also diverse Spuren behandeln und wenn man natürlich sein Level so hoch setzt, dass man sagt, okay, ich muss jetzt so ein und raussetzen oder so. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, also wenn ich so einen Laber-Podcast hier mache und ich habe kein Skript vor der Nase, dann habe ich kein und drin oder so. Habe ich ein Skript drin oder so, ist es schwierig. Die Erfahrung habe ich in irgendeiner Weise gemacht und ich weiß nicht, wie das bei den anderen Kollegen hier ist. Gérard, also du hörst ja auch unsere Podcasts nach. Wie geht's dir mit dem und Ich persönlich ja, ich persönlich habe das, wenn ich ein Skript vor der Nase habe, dass ich mich da ein bisschen ranhangeln kann. Ja, und das ist Ne? eigentlich doof, ne? Ja, so ein bisschen ist es schon, weil dieses freie Reden halt teilweise wirklich dann, du willst auch nicht großartig abschweifen, ne? Bei dem Laber-Podcast finde ich aber, muss da kein Skript rein, weil Da für gehört kleine aber auch ein M Stichpunkte rein. vielleicht, ne? Ja, das ist halt was Persönliches und dann, wie wir jetzt machen, das ist halt, da gehört sich ein Skript rein, weil man muss ja auch Punkte haben, wie man sprechen möchte und wenn man gerade mit mehreren ist, man hat leicht den Überblick verloren. Wenn ich alleine hier vor dem PC sitze, da kann ich so viel Äms und Aber reinhauen, wie ich eigentlich möchte, weil. ich bin ganz ehrlich, also ich höre meinen Podcast auch an, ich höre diese ja, die, also wenn du deinen Personal-Podcast die Hörspitzen machst, da sagst du gar nichts. Ich sage, ja, da habe ich nur meine Stichworte, ich rede jetzt über Ping, Pong, Pong, Pong, Pong. Ja, und bei so einem geskripteten Ding ist das einfach so. Aber ich meine, die Download-Zahlen sagen, okay, man hat sich halt einfach dran gewöhnt. Dann wird mit der Da Zeit war's ja auch wieder. weniger. Ne? Guck an, wie ich zum Beispiel die ersten Folgen von uns, ach, Herr Göttchen. Ja, gut, bei dir war es auch so, du warst auch, also ich sag mal so, ich hab dich und Björn ja total ins kalte Wasser geschubst. Hab gesagt, so, pass mal auf, Björn, wir haben uns getroffen, Gérard, wir haben uns auch getroffen, Gérard nur 10 Minuten, Björn eine halbe Stunde, wollte er podcasten. Das ist natürlich so ein Stoß ins kalte Wasser. Und ja, und ich sag mal so, wir haben uns gefangen. Ich meine, wir haben unsere Hörer. Wir wissen, unsere Downloadzahlen liegen im guten vierstelligen Bereich. Das können wir sagen. Wie hoch ist völlig egal, aber wir sind im vierstelligen Bereich mit dem Geocaching-Podcast. Und das ist völlig okay. Und wenn es nur drei hören, ist es auch okay. Wir haben zumindest jede Woche, einmal die Woche Spaß. Und Genau die ich drei glaube, richtigen hören, ist doch richtig gut. ja, und ich wollte gerade sagen, und das ist bei Thorsten ja wahrscheinlich genauso. Und hast du denn jetzt schon so auf dem Schirm, was du nächstes Jahr beim Podcamp an Sessions aufrufen wirst und was du Das anders ist ein machen wirst? Barcamp. Erstens Beim Barcamp, also beim Podcamp, beim Barcamp, ja ja, klar. ist ja ein Barcamp. Das heißt also, ich habe eigentlich offiziell keine eigene komplette Session. Das Du heißt nicht, also. aber weißt du, also ich meine, wir hatten ja Sessions über, ja, Hindenburg war da, wir hatten Crossover-Folgen, Gretchenfrage und Silke Handke. Durfte oder sie kennenlernen. ja, Gerard, wir wissen, du bist großer Fan von, ja, aber sie war doch nett zu dir. Puerto Partida, aber hast du schon irgendwie auf dem Schirm, was du haben möchtest oder was du Ich anders würde machen möchtest? gerne einen Geocaching-Podcast live machen lassen. Können wir gerne tun. Können wir gerne tun. Ja, wir wollen. Vielleicht verprelle ich da mit jemandem, das weiß ich nicht. Ist mir aber scheißegal. Und muss wirklich sagen, wir möchten ein Barcamp genauso machen wie letztes Mal. so dass man die Sessions hat. Natürlich werde ich gucken, dass ich vielleicht diesmal einen Sprachtrainer dabei habe, der dann uns mal zeigen kann, so ein Schauspieler, so ein Sprachtrainer. Genau, damit man das mal wegmacht oder Atemübungen vorher macht, wie bereitet man sich vor auf die Bühne, sage ich jetzt mal, auch wenn das Bühne zu Hause auf den Stuhl vor seinem Mikro ist, so dass man da mal so einen Sprachtrainer dann dabei hat. Das hat leider war geplant, es waren auch Leute da, die sowas gemacht haben, wollten, ist aber nicht so schön gelaufen, den ich haben wollte. Schöne Grüße nach München, er ist leider einen Auftritt gehabt und den versuche ich nächstes Jahr zu kriegen. Dann möchte ich noch, es ist ja dieses ganze Monetarisieren, Business-Podcast und sowas ist ja durch die Szene gerade mit den Castronauten oder 4000 Hertz durchgejudelt worden. Und da möchte ich jetzt eigentlich hingehen, dass ich eine kleine Konferenz innerhalb des Barcamps mache. Das heißt also, das Barcamp läuft ganz normal und zusätzlich lade ich einen Schulungsleiter, einen großen Business-Podcaster, ich weiß noch nicht wen, ganz klar ein, der muss dann auch bezahlt werden, ist schon klar, aber der wird nicht über das Barcamp bezahlt, sondern es wird eine kleine Mini-Konferenz für Firmen da dabei sein. Da wird gesagt, warum brauche ich einen Podcast für meine Firma? Was kann ich da tun? Wen kann ich engagieren? Kann ich Leute selbst schulen? Und dass man da Leute hat, zwei, drei Leute hat, die dann 2 bis 4 Stunden den 15, 20 Leuten, die dann eine ganz andere, die eigentlich nicht an dem Barcamp teilnehmen, danach an dem Barcamp teilnehmen, aber die zu dieser Mini-Business-Konferenz dann dabei sind. Weil Business-Podcasts sind meistens sauteuer. Entschuldigung, Business-Barcamps, Podcast-Barcamps sind sauteuer, aber muss ja auch nicht sein. Also die zahlen dann vielleicht einen Zehner mehr dafür, dass sie den Schulungsleiter ja noch hinter bezahlen müssen, der das macht. Aber die zahlen dann nicht 1000 Euro für so einen Tag, sondern eine Firma kann dann eben für 50 bis 100 Euro dann da hinkommen und sich erklären lassen, warum brauche ich für meine Firma Podcast. Es gibt ohne Ende Business-Podcast, es gibt wirklich eine Parallelwelt-Business-Podcast, die einen Haufen Geld damit verdienen und die auch, warum soll man die Leute sich nicht auch mal mit ins Boot holen, dass wir von denen lernen können und die können unsere Lockerheit lernen. Und also da möchte ich gerne, dass wir das zusammenfügen. Nicht nur, dass zwei Parallelwelten existieren, sondern warum können wir nicht diese zwei Blasen zusammenführen nach Essen? Dass wir dann sagen, wir machen diese das ist wirklich eine Mini-Konferenz am gleichen Standort wie das Barcamp und ab diese Mini-Konferenz ist dann fertig Samstag 14 Uhr und danach sind die, die an der Konferenz teilnehmen, haben gleichzeitig die Barcamp-Teilnahme. Und die kommen dann danach dann zu diesem Barcamp. Und da suche ich eigentlich auch noch vernünftige Business-Podcaster, die dann das machen würden. Am liebsten, ganz ehrlich, hätte ich vielleicht Tim oder Holger. Ja gut, Tim war da. Tim war da, vielleicht kann man da auch noch. Und ich glaube auch, Tim ist offen für sowas mit Sicherheit. Holger kenne ich persönlich nicht. Ich meine, ich höre seine Podcasts gerne. Tobi wäre mit Sicherheit vielleicht auch ein Kandidat dafür. Mhm. Ja, dass man vielleicht also, diese Leute hat gerade. Ja, Tobi macht ja keinen Business-Podcast. Tobi Bayer. Nein, aber ja. Aber sagen wir mal so, Holger Klein oder Tim Pritloff. Das sind ja die zwei Großen, die ich jetzt kenne, ne? Die Leute, wirklich auch die auch Downloadzahlen dahinter haben, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn die den Leuten sagen können, hey, deswegen braucht ihr in eure Firma einen Podcast. Es gibt genug Leute, die euch das Ding einsprechen oder wir schulen eure Leute darauf, dass die das können. Und zwar nicht diese Schulung an dem Tag machen, sondern denen erklären, aber, warum die den Podcast brauchen. Ja, aber hast du die Leute auf dem Barcamp, hast du die Firmenchefs oder die Leute, die verantwortlich sind in so einer Firma, hast du die auf so einem Barcamp? Auf dem Barcamp nicht, aber wir sind schon sehr oft angesprochen worden und ich habe die bis jetzt immer an andere Leute, die sowas machen, vermittelt. Okay. Wo ich dann gesagt habe, da ist, wo kommt ihr her aus der, da gibt's das, da, weil ich kenne ja einige Leute, ne? Brigitte oder in München gibt's ja welche, in Berlin gibt's welche, ne? Und sowas. Dann habe ich ja immer gesagt, hier, meldet euch nochmal bei dem und dem, der kann euch das weiterführen. Aber warum sollen wir uns die im Ruhrgebiet mindestens nicht sagen, komm, wir machen das an zentral an den zwei Tagen, an dem Tag? Warum soll ich da denn immer weitergeben? Natürlich, wenn irgendeiner, der ein kostenloses Podcast, der keinen Business-Podcast machen möchte, der einen privaten Podcast macht, werde ich auf jeden Fall nach meinen Möglichkeiten schulen, unterstützen, mit Equipment, Leih-Equipment versorgen, dass er seinen Podcast auf die Beine kriegt. Und zwar kostenlos. Wenn aber jemand einen Business-Podcast macht, dafür gibt es Leute, die machen das hauptberuflich. Den wollen wir ja nicht die Sachen wegnehmen. Aber warum sollen wir das nicht an einem zentralen Ort samstags morgens dann machen können, wo die Leute sich dann auch vorstellen können? Klar. Das ist nur eine Idee von mir gewesen. Also beziehungsweise noch nicht mal von mir gewesen, aber die Idee finde ich sehr, die ist an mir herangetragen worden. Und weil an diese Person ist auch relativ oft, sind auch Firmen angetragen worden, ja, kannst du mir so einen Podcast machen oder wo kann ich mich so informieren und warum können wir dann nicht sagen, ja, wir machen das. Das gehört zum, das ist zwar an dem gleichen, das ist sozusagen an dem gleichen Standort wie das Barcamp, die Leute sind vom Barcamp sind da. Ich habe, sagen wir mal, wenn ich die Möglichkeit habe, die Leute, die als Schulungsleiter da sind, als Schulungsleiter zu buchen, weil die kosten natürlich auch Geld, aber die sind ja dann einmal da, dann können die natürlich für uns abends nochmal eine Session machen. Einen kostenlosen Session machen. Klar. Damit wir auch davon profitieren. Planst du denn auch auf dem Barcamp wieder Crossover-Folgen? Die Crossover-Folgen haben wir ja gar nicht geplant. Die sind an dem Tag entstanden. Das Einzige, was... Ah, okay. Ich wusste, dass Methodisch Unkorrekt kommt. Ja, und die Hoxillas ist... Und die Hoxillas, die sind ja beide sehr, sehr früh, haben sie sich ja angemeldet. Ja, sagen wir so, ich habe Alexa und Alexander. Kommt doch bitte. ja, wir kommen. Die waren ja relativ... Ja, obwohl ja nun auch das eine oder andere da halt im Netz gefallen ist, wo Alex gesagt hat, er kommt nicht und... ich weiß nicht, hat er nicht sogar gesagt, er kommt nicht mehr? Das war das letzte Mal. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja gut, das kann, wenn das, also damals hat er gesagt, er kommt. Ich weiß nicht, ob sie zum zweiten Mal kommen. Ich weiß es nicht. Also beim ersten Mal war es so. Sag ich kann ja nur vom ersten Mal sprechen. Da habe ich die beiden angesprochen und dann habe ich den Methodisch Unkorrekt natürlich auch angesprochen. Und wie, dann kam von denen auch den Vorschlag, ey, wir können ja auch was zusammen machen. Das heißt also, das war gar nicht von uns ein Wunsch da, sondern es kam dann von denen selbst. Und das ist natürlich das Schöne beim Barcamp, dass wir ja die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Und was dann da drin passiert, das kann ja, aber gut, das passiert. Es gab ja dann auch noch eine zweite Crossover, das war die Gretchenfrage und das ist morgens entstanden. Mit Silke Hanke das, ne? Ja. Ach so, ich dachte, das war nicht geplant? Es war nichts geplant. Also okay. Natürlich, wie gesagt, wie Hoxilla bzw. Methodisch Unkorrekt sich angemeldet haben, das waren natürlich auch dann zwei Zugpferde, muss man ganz klar sagen. Wie die sich angemeldet haben, habe ich natürlich gefragt, was macht ihr denn? Macht ihr da eine Session? Und ja klar. Und dann, das war natürlich nicht geplant, das war schon so, dann habe ich auch nachgefragt, ja, wann wollt ihr denn die Session machen? Weil die wollten dann auch früher los und dann haben wir da diese Sonntagssession schon fest. Die hätten nachts um 12 machen müssen. Also so eine Zombie-Apokalypse, das musst du nachts 12 machen. Ja, aber die wollten ja dann auch. Und dann haben wir diesen einfach nur geblockt. Dann haben wir im Vorfeld, das ist ja schon geblockt. Wenn natürlich jetzt keiner zu gemeldet hätte, dass der einen sehen wollte, was ich nicht geglaubt hätte, dann hätten wir die auch immer noch streichen können. Aber ein Barcamp lebt ja davon, dass man morgens dann sagt, wer macht das, wer macht das, wer macht das, wer macht das, wer möchte dahin, wer möchte dahin, wer möchte dahin. Natürlich, wenn irgendeiner sagt, wie zum Beispiel Puerto Partida, ich möchte da eine Live-Session machen und ich brauche dafür diesen und diesen Platz und ich möchte das gerne dann und dann machen. Wenn einer das früh genug anmeldet, dann werden wir gucken, ob wir das in dem Zeitplan reinschreiben. Ja gut, wie hieß sie, Andrea? Also die war ja Chef, die hat gesagt, das ist jetzt so und dann machen wir das jetzt so. Nee, die Planung hatte ich ja schon gemacht. Also. Ja, aber nee, es war schon super. User Klaus, jetzt weg. Ah, jetzt haut er gerade ab. Nee, es nee, war also schon... Also ich freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr Podcamp. Girard, du bist mit Sicherheit auch dabei, oder? Ich werde definitiv dabei sein, ja. Und der Holzwürmchen? Ich werde wahrscheinlich nicht diesen Freitag schon hinkriegen, weil Freitag hattet ihr ja aufgebaut, oder war das dieses Jahr, ne? Ja, ich komme auch Samstag mit Sicherheit. Ja, wir haben Freitag. Ja, das war ja auch noch, das war unser erstes. Dann haben wir Freitags haben wir uns einfach nur da getroffen, haben dann gedacht, ja, wer kommen möchte, kommt. Das werden wir dieses Jahr auch machen, wer schon da ist, weil viele reisen dann, einige reisen ja auch schon freitags an. Und damit wir die Möglichkeit haben, die Leute auch kennenzulernen, ist natürlich auch schön, wenn man dann sagt, komm, ich bin freitags schon da. Und bereite dann schon vor, baue das Audio-Equipment auf und sowas alles. Oder wie wir jetzt gemacht haben, wir haben die Schilder haben wir dann geschnitten. Und da haben wir ja alle mitgeholfen. Mhm. Das war natürlich auch schön. Und das wird eigentlich dieses Jahr ein bisschen früher laufen, so dass wir an dem Freitag vielleicht sagen, weißt was, wir treffen uns vielleicht nicht in Unperfekt oder vielleicht auch ein paar Straßen weiter oder eine Straße weiter und gehen da, wer schon da ist, wir treffen uns um 20 Uhr, wir gehen da Pizza essen oder irgendwas. Oder Dart spielen. Herr Klaus, also du weißt Bescheid, du musst am 11. März 2017 spätestens 11 Uhr morgens im Unperfekthaus sein. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, schon verstanden an der Stelle. Ja. Mit wem wir dann ein Crossover machen, entscheiden wir dann, ob wir ein Laber-Podcast-Crossover. Also wo alle Laber-Podcaster kommen und jeder muss Audio-Equipment mitbringen und dann sitzen da 30 Leute mit Headset und labern. Nee, also mein Wunschkandidat mit dem 660. Also mein Wunschkandidat für ein Lava-Podcast-Crossover wäre der Metacast. Da hätte Klaus auch Spaß bei. Ja, Metacast immer, jederzeit, überall. Wenn wir dann wissenschaftlich werden müssen, Face of Death müssen wir gucken, ob wir dann mit den Hoaxillas... Oder Thorsten muss dann noch Marc Benecke und seine Ex-Frau Lydia Benecke einladen. Also ich versuche gerade einen Termin bei Marc zu kriegen. Da braucht man einen Termin? Ach du ich Scheiße. Möchte den gerne als Gesprächspodcast, ein Gespräch in meinem Podcast haben. Du auch? Dann sind wir schon zwei. Ne, und also ich fahre auch gerne nach Köln und spreche mit ihm. Also ich bin ja noch der dann auch ein bisschen weiter wegfährt. Also wir sagen dem, der soll sich Skype installieren oder Studiolink Standalone, das kriegt er hin. Der studiert. Nee, wär schon interessant. Also Marc Benecke und Lydia Benecke, das wäre so ein Traum für Klaus und mich, ne? Lydia? Beide zusammen? Nee, um Gottes Willen, das wäre zu schwer. Also ja, wir machen jetzt so ein Paartherapie-Podcast. Also Lydia als Psychologin, also wir haben ja nun einen Podcast, also über, also wir haben ja sehr viele Fälle über irgendwelche kranken Typen, die irgendwelche Leute umbringen. Da könnte man dann Lydia mal befragen, warum die so sind. Und Marc wäre dann halt so der Gesprächspartner. Danach. Wie stellt man fest, dass das so ist? Aber beide auf einmal, das wäre schwierig, glaube ich. So, dann möchte ich aber zum relativ, ja gut, wir sind ja erst um 11:30, aber relativ zum Anfang des Abschlusses, sage ich jetzt mal, am 20.07., ne? Ist da von euch jemand zufälligerweise in Essen? Leider nein. Also das wollte ich die ganze Zeit fragen. Also ihr macht ja öfter irgendwas. Also 20.07. passt bei mir nicht. Da bin ich im Urlaub an der Nordsee. Aber da ich weiß, wie einfach die Zugverbindung aus Südniedersachsen nach Essen ist, es kostet zwar ein bisschen Geld, aber ich würde irgendwann mal, ihr habt ja... Wir haben jetzt immer alles auf Freitags gelegt. Freitags ist bei mir schlecht, weil dann muss ich arbeiten, weil das schaffe ich nicht. Weil ja, wir hatten ja sonst Donnerstags. Und einige Leute haben dann gesagt, wir machen den großen Stammtisch Ruhrgebiet, Podcaster Stammtisch Ruhrgebiet, verlegen wir auf Freitag, weil dann, wenn die Donnerstag da sind und müssen, Unperfekt macht um 11 Uhr zu und dann müssen sie nach Hause und dann müssen sie freitags morgens. Ja, warum macht er das nicht samstags? Ich möchte auch ein Wochenende haben. Ja, aber wie oft macht er einen Stammtisch? Viermal im Jahr. Wie viel? Viermal im Jahr. Jeden dritten Freitag im Quartal. Da kannst du doch auf dein Wochenende nochmal... Ich habe eine Familie. Und wenn ich auf mein Wochenende... Ja, aber viermal im Jahr. Also kannst du mal sagen... Lass uns das doch erstmal Freitag machen. Wir haben das jetzt auf den 20. Juli gelegt. Und wenn da einer von euch, oder bitte macht auch Werbung dafür in euren verschiedenen Podcast, wenn da jemand kommt, großes Hörertreffen ist ja natürlich schön, wenn man so einen kleinen Podcast hat, der, sagen wir mal, nur so vielleicht, keine Ahnung, zwischen 20 und 1000 Hörer hat, sage ich jetzt einfach mal, und wenn man dann sagt, ich mache ein Hörertreffen und man sitzt dann alleine da oder mit zwei Leuten, ist natürlich ein bisschen peinlich. Aber wenn man sagt, ich mache ein großes Podcaster-Hörertreffen, da sind dann noch andere Leute da, verschiedenste Podcaster sind da, und wenn dann für jeden nur zwei Leute kommt, da sind sechs Podcaster, dann haben wir schon 12 bis 20 Hörer da, ist doch viel schöner. Wie viel Zeit hat er an meinem Stammtisch immer? Ja, zwischen 10 und 30 Podcaster waren schon, 25 Podcaster waren schon da. 25 Podcaster? Ja. Bei dem, zum Beispiel bei dem mit der GEMA waren wir knapp 28, glaube ich. Wo wir das GEMA-Termin hatten. Also gut, ich kenne den, also ich würde sagen, okay, Martin ist da, die Inkorrekten könnten da sein, du. Es waren schon Viva Britannia, ach, Bastard. Die kommen alle aus einer Region? Ja. Okay. Da sind schon ein paar mehr dabei. Der Chris, Viva Britannia hat jetzt keine Zeit. Der muss jetzt ganz viel podcasten über Ausstieg EU. Naja, gut, aber wenn da dann ein paar Hörer, wenn er dann nur, sagen wir, von deinem kleinen Podcast, sag ich jetzt mal, klein, aber fein, sag ich dann immer, wenn er dann nur ein oder zwei Hörer dann kommen, ist natürlich. Hat man so ein bisschen Panik, kommt überhaupt jemand, wenn man so ein Hörertreffen macht. Wenn man aber so ein Podcaster-Hörertreffen mitten im Sommer schön auf der Dachterrasse vom Unperfekthaus machen kann und wenn es regnet, gehen wir im Glaskasten rein, also daneben, wo wir auch das Barcamp dann machen und dann dann sind dann auf einmal nicht unbedingt deine Hörer, aber insgesamt so 20, 30, 50 Hörer wie letztes Mal. Wir waren ungefähr 55 Leute letztes Jahr. Und das war natürlich eine schöne Mannschaft. Vom Fragezeichen-Pod da, für den Fragezeichen-Pod da. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Inkorrekten haben eine Menge gezogen. Die haben eine ganze Menge gezogen. Sven mit seinem Viva Britannia wird mit Sicherheit einige gezogen haben. Also meine Frau hört wenig Podcast, die hört nur die Inkorrekten und die hört Viva Britannia. Ja, aber das ist. Aber die kennt die Leute nicht, also die interessiert sich auch nicht dafür, aber ich wusste, also Inkorrekten weiß ich, klar, die kommen aus dem Ruhrpott. Kommen aus Duisburg. Und Sven Rudloff wusste ich auch nicht. Essen? Okay, das ist. Früher Düsseldorf oder jetzt immer noch Düsseldorf. Düsseldorf oder Essen, weiß ich jetzt gar nicht, wo er hingezogen ist. arbeitet in Essen, hat in Düsseldorf gewohnt. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch in Düsseldorf wohnt. Dann der WhoCast in Düsseldorf und ist alles hier in der Ecke. Lange Rede, kurzer Sinn. Komm einfach vorbei. Der Thorsten möchte sagen, alle, die aus dem Ruhrpott kommen und aus ganz Deutschland, findet euch am 20. Juli um wie viel Uhr? Ja, ab 19. Um 19 Uhr im Unperfekthaus ein... bis Mitternacht? Da bis müssen wir nämlich raus. Bis Mitternacht. Ganz, danach, ganz oben? Ganz, ganz oben. Danach gibt es Aftershow-Party bei Thorsten zu Hause. Da, Nein. Im Parkhaus. Nein. Ja, ich habe auf jeden Fall im Juli habe ich 4 Wochen Urlaub und ich muss mal gucken. Also ich bin 8 Tage an der Nordsee. Ich habe Anfang Juli Urlaub. Ich habe Ende Juli noch Urlaub. Vielleicht schreibe ich mal den einen oder anderen Podcaster an und sage, ich komme einfach mal vorbei. Vielleicht schreibe ich einfach mal den Thorsten an und sage, ich komme nach Essen. Dann treffen wir in Essen und sage, komm, wir gehen mal was essen in Essen. In Essen was essen, dann gehen wir, machen wir mit alles und scharf. Ja, also Mongos habe ich durch. Ich war im Mongos in Essen. Ich habe alles gegessen, was man sonst nicht so isst. Ich weiß nicht, was. Du warst schon mal Mongos oder kennst du? Ich habe schon mal gehört, da ich gegen Soja allergisch bin. Nee, geht auch ohne Soja. Also war sehr eiweißhaltig. Also Heuschrecken, Magen. Da ich keinen Fisch esse. Na, geht auch. Also ich habe Zebra und Krokodile gegessen. Geht auch. Also, nein, ich lasse die Finger davon. Ich bin dann lieber Currywurst, Pommes, Mayo. Ja, also da musst du mich dann hingeleiten. Also 20. Juli, Ruhr, Podcast. 21. Juli. Ruhr Podcaster Stammtisch, ne? Mhm. Stammtisch und großes Hörertreffen. So, dann haben wir jetzt knapp 2,5 Stunden aufgezeichnet. Ja, Klaus, bist du noch wach? Ja, ich höre euch sehr aufmerksam zu. Das weil ist, der das Hattie, ist das eine Hausnummer. Grade, also, und hat jetzt der Hattie möchte gerade gehen. Ich möchte nicht gehen. Ich muss früh erst ich schlafe. Du musst auf Toilette. Nein, alles, das kann ich zu hören. Aber Klaus, 2,5 Stunden Raucherbalkon hier blockiert, das müssen wir aber dann demnächst toppen hier, ne? Das heißt, wir müssen dann Gerard und Björn und alle ins Dings nehmen hier, ne? Oh, das ist ja kein Wettbewerb jetzt hier letztendlich. Nein, das ist also ja eine, warum? Ist ja eine ganz besondere Veranstaltung heute. Wollt ihr denn den... 10 Years After ist das heute hier. Ja, wollt ihr denn diesen, wollt ihr das Ding als Raucherbalkon auch online stellen? Wollen wir machen, Klaus, oder? Das weiß ich jetzt nicht, du kannst das gerne bei dir machen, weil das ist ja dein Jubiläum, denke ich. Ja und, aber wir sind ja auf euren Raucherbalkon, dann könnt ihr das ja auch online stellen als Crossover-Folge mit den 4-Ohren-Podcast. Können wir auch machen, ja. Das ist ja cool. Dann lad das Ding doch einfach. Ne, du hast es doch. Wollt ihr das für alle Leute, die das jetzt hören, das sind jetzt Podcaster untereinander, die sind einfach nur doof, ich weiß, mit oder ohne Intro? So wie es auf deiner Seite ist. Gut, dann werde ich gleich ein Intro-Outro vormachen, wenn online stellen. Vielleicht. Wir haben zwar ein eigenes hier, aber wir laden dann das könnt ihr ja immer noch davor machen. Das ist ja dann ein Doppel-Intro-Outro. Ja, Klaus, dein Ding. Ja, mach ich. Kein Problem. Wenn du so weit bist, du schickst mir einfach einen Link, wo ich das Ding runterladen kann und dann laden wir es hier auch nochmal hoch. Das werde ich nämlich gleich da. Ja. Mach ich sehr, sehr gerne, freue ich mich. Das ist nämlich immer schön, wenn man, weil ich fand früher bei dem Podcast, also ich bin ja schon älterer Podcaster, muss ich ganz klar sagen, ich fand das immer schön, dass man früher viel mehr zusammengearbeitet hat als heute. Weil früher haben dann andere Leute mal eben ein neues Podcast-Intro oder ein Outro gemacht, haben so Grußwörter mal gesprochen, hallo, wir sind der und der Podcast, wir grüßen den und den Podcast, wir haben übrigens jetzt gerade das neue Intro für dich gemacht, spiel doch mal ein, tschüss, Ende. Also das war früher wesentlich mehr als heute, wird das glaube ich kaum noch gemacht, was ich schade finde. Ja, das ich glaube, das wird auch wieder. Also wir arbeiten hier am Balkon genau daran. Wir haben jetzt zurzeit öfter mal den Martin da vom Metacast. Da funktioniert das schon ganz schön, dass man sich so gegenseitig austauscht und ja, den Volker hatten wir schon mal da, den Selbstgesprächler. Also, ja, da geht schon wieder was, glaube ich. Vielleicht kommt ja auch der Thorsten Runte öfter mal vorbei. Oder so. Wenn ihr endlich mal sagt, wann ihr aufzeichnet. Ja, das ist, das bisschen, ist spontan. Das ist halt das, also, ein spontan Ding, da muss man Twitter beobachten. Wir sind Twitter, ich und Twitter, ich bin zu alt für Twitter. Wir sind alle hier bei Facebook befreundet. Schickt mir eine Direktnachricht, junger Leute. Ja, wir können das auch auf Facebook dann durchaus. Ja, okay, dann sage ich, pass mal auf, dann kriegt er eine Direktnachricht hier. Digga, pass auf, heute Abend 20 Uhr schick mal deine Frau zum Golfen. Wir nehmen auf. Golfen, ja, ich habe übrigens noch keine Ahnung, ob deine Frau Golf spielt, das war jetzt zum Beispiel, vielleicht geht er aufs Scratch. Wir verkaufen gerade ihre Schläger. Ah, wenn jemand einen Anfänger-Golfschläger haben für 75 Euro haben möchte. Oh. Ja, da würde ich doch glatt sagen, da kannst du doch gleich mal einen Audiokommentar aufnehmen für den Golf-Podcast. Dann können die das ja dann verwurschten, vielleicht wirst du los. Wenn übrigens noch jemand einen Shure X2U haben möchte, den würde ich auch nämlich auch gerne verkaufen. Okay. Was ist das? Auch das ist notiert. Das ist ein XLR auf USB. Ein gutes. Interface. So, sieht aus wie so ein Mini-Vibrator. Gerard, brauchst du nicht. Du brauchst nur ein Rode M3. Mehr brauchst du nicht. Ach, Rode M3. Ach, kauf dir hier so ein Superlux 660, löte das um, pack den Schuh davor und dann hast du ein super Ding. Oder kannst du auch bei mir direkt den Beyerdynamics 394, das Headset, wo ich die ganze Zeit heute mal mit aufnehme, kann man auch sich gerade bei mir, weil liegt ja auch nur noch bei mir rum, weil das will ich auch gerade noch abverticken, weil ich habe zu viel Audio-Equipment hier rumliegen. Ja, aber Gerard kann nur Thermomix und wenn du sagst, pass auf, Rode M3 geht und dann reicht das für Gerard. Ja, aber das Problem ist, da musst du Mikrofondisziplin haben. Und so konnte ich jetzt hier die ganze Zeit meinen Kopf bewegen beim Headset und war auch eigentlich auch ganz schön. Wisst ihr, deswegen nehme ich lieber Headset. Ja, aber deins rauscht. Aber Gerard hat Mikrofondisziplin. Der schläft immer vor dem Mikrofon ein, meinst du? Nein, aber der hat, rechts eine Pulle Eierlikör stehen, links das Bier und der hat gar keine Chance, sich vom Mikrofon wegzubewegen, weil der ist ja ständig am Trinken. Nee, das habe ich auch nicht. Und zur Not habe ich ja immer noch meinen MMX2, also wenn immer wirklich ganz gemütlich sein soll, dann kann ich immer noch umschwenken. Aber was ich mir nochmal fragen wollte, du hast ja ein Foto gepostet. Mit wem redest du gerade? Mit Gerard. Gerard hat ein Foto gepostet, der war von oben bis unten nackt und hat Foto. Ich habe das Foto nicht gepostet, ich hab euch, dir und Björn, das privat geschickt. Ja, Klaus hat's auch. Leni. Ach so, ja, okay. du meinst ja, das, was wir bei Facebook reingestellt haben? Jetzt mal ernsthaft, hast du da was? Nee, du hast einen Schlüpper angehabt, oder? Ja, klar, das war gerade wirklich ganz blöd. Es war ja gestern so warm und ich kam gerade vom Duschen und meine Frau rief mich noch. Und dann sagt die immer, bring mal einen Kasten Bier mit. Ja, okay, ich hatte aber nur die Boxershorts an und bin dann über den Garten gelaufen. Meine Frau so sagt, bleib genau so stehen, das sieht optimal aus. Ich wusste gar nicht, was die von mir wollte. Das dauerte keine 5 Minuten. Da hat man bei mir eine Freundesgruppe, schon weiß ich, wie viele Mails. Und ich lese und ich so, ach du Gott, jetzt weiß ich, was sie gemacht hat. Also man muss sich vorstellen, ein nackter Männer, Oberkörper mit einer Kiste Bier vom Bauch, was dann so aussieht, als wenn... Doch, das Sixpack. Er nichts anhat. Ja, Thorsten. Ihr wollt abhauen? Nein, wir bleiben gerne hier, aber du hast es irgendwie so wie ein Schlusswort. Wir können auch noch drei weiter aufnehmen, aber wenn du ein Schlusswort machen willst, dann machst du das jetzt. Dann mache ich um Mitternacht das Schlusswort. Okay, wenn nicht, ich würde ganz gerne nochmal die Kastronauten einwerfen. Hast du da was gehört, was da los war oder darf man da nicht drüber reden? Oder? Ich habe auch nur diese E-Mail bekommen. Ich war ja bei den Kastronauten, also... Als Fragezeichen-Pod waren wir ja bei den Kastronauten. Leider habe ich mich ja an den Vertrag gehalten, muss ich ganz klar sagen, weil wir sind von den Fragezeichen-Pod, werden wir öfter mal angesprochen, ob wir Werbung schalten wollen. Also wir werden angesprochen von Firmen. Weil wir haben ja eine ganz spezielle Zielgruppe. Und die kann man ja auch ganz klar eingrenzen. Und die Zielgruppe ist auch sehr, sehr begehrt. Und während ich dann bei den Castronauten war, dachte ich, für mich ging es eigentlich damals nicht um das Geld, ob da jetzt Werbung fließt, weil wir haben immer gesagt, wir machen eigentlich keine Werbung. Und eigentlich war bei den Castronauten für mich eher, dass die Werbung, das monetarisieren wollten, eigentlich eher negativ wie positiv. Aber für mich war diese Gemeinschaft, die wir dann da vielleicht aufbauen können, ne, wie damals, wie wir versucht haben bei der Pod-Union, wie wir auch das bei Sendegate machen, dass wir mit den ganzen Leuten in Kontakt kommen können, oder hier in der Pod-WG, dass wir da alle miteinander zu tun haben können. Und da dachte ich bei der Castronauten auch nochmal so eine Clusterbildung, dass man da auch mal sagt, ey, ich möchte gerne mal den und den Podcaster nach dabei haben, komm doch mal rüber. Dann, wenn man so bei so einer Gemeinschaft dabei ist, dann geht man schneller mal eben hin und zieht mal den Podcast mit oder macht mal Crossover-Werbung, spricht mal da mit denen zusammen in einem Podcast und sowas, als wenn man sich gar nicht kennt. Kennen in Anführungsstrichen. Das war für mich mehr. Warum da jetzt auch angeblich aus persönlichen Gründen auf einmal hoppla hopp alles so schnell zu Ende ist, wo sie eine Woche vorher noch irgendwo auf den hier von der Veranstaltung hier Subscribe oder sowas sogar noch Werbung gemacht haben in Berlin und dann eine Woche später kommt, pass auf, gleich kommt eine E-Mail, wo wir zumachen. Das war also eine Direktnachricht von einem von den beiden Castronauten. Eigentlich von beiden. Und dann kriege ich auf einmal eine E-Mail, ist Ende. Und dann ein paar Minuten später kommt das Ding, ohne dass wir irgendwie reagieren konnten, auf einmal auch auf der Hauptseite und dass jeder da... Also wir sind alle überrumpelt worden. Und bis dahin, persönliche Gründe, ist für mich eigentlich Vertragsbruch. Na gut, das ist jetzt was für euch Podcaster, aber für mich jetzt leider ist leider erledigt. Timo heißt er, ne? Timo und Maria. Ja, Timo war ja in Essen und hat versucht, den Wind aus dem Segel zu nehmen, weil es gab ja auf dieser, ich glaube, wie Wired war die Internetseite, ne? War ja dieser unglückliche Artikel und wo aus dem Gesprächsfetzen was rausgenommen worden ist. Ja, keine Ahnung. Typisch Journalisten. Ja, das ist aber, das habe ich dann noch, ich kannte die Internetseite nicht, ich habe mich ich auch nicht. Ja, ich habe mich dann ganz kurz mit Tim unterhalten, also Tim Pritloff ist zwar irgendwie für viele Leute irgendwie so der Podcast-Guru, aber ich kann ganz, ganz klar sagen, also Tim unterhält sich auch mit jedem Otto-Normalverbraucher wie ich und Tim hat mir halt einfach gesagt, dass so Wired, ja, die sind bekannt für halt solche halsbrecherischen Aufnahmen oder Aussagen. Aber Klaus hat immer mal ganz, das sage ich jetzt einfach mal so, Klaus hat immer mal gesagt so, er hat irgendwie vermisst, dass die Leute, die bei den Castronauten waren und wenn die eine neue Folge rausgebracht haben, also es noch nicht mal geschafft haben, einen Retweet rauszuhauen, zu sagen so, hey Leute, passt mal auf hier, der Fragezeichen-Podcast oder Poyato Partida haben eine neue Folge. Selbst das haben sie nicht geschafft. Also ich meine, ihr wart jetzt da, was weiß ich, seit Januar, Februar irgendwie dabei. Aber man hat zwar gehört, es gibt die Castronauten und es gibt dann irgendwann Werbung oder so, aber haben die in irgendeiner Weise was für euch getan, seitdem ihr da mit wart oder diesen Vertrag unterschrieben habt? Der Timo hat eine Woche, ein paar Tage bevor das alles zu Ende war, mir mein neues Logo für den Vier-Ohren-Podcast gemacht. Das war das. Aber ich glaube, das hätte Timo auch ohne, dass ich bei dem Castronauten bin, gemacht. Ja, aber wie gesagt, es hieß ja das so. Das ist das, was ich eigentlich positiv bei den Castronauten rausgeholt habe. Punkt. Mehr nicht. Ja, ich, aber also ich finde es schade. Die anderen Podcasts haben ja auch nicht rausgeholt. Es hieß, nein. Ja, wir treten auf und bla bla bla. Ich meine, so ist Timo aufgetreten. Ich meine, da gab es dann solche Geschichten wie heißt der Podcast? Gästeliste Geisterbahn. Gästeliste Geisterbahn. Also, ja, und die sollen angeblich live ganz cool sein. Ich meine, Puerto Partida habe ich jetzt zweimal live gesehen. Klar, das kann man machen, aber dafür brauche ich ein Date. Ihr wisst, dass Maria und Nils Bokelberg ein Paar sind. Der Nils Bokelberg, der Gästeliste Geisterbahn. Okay. Ja, keine Ahnung. Also Maria ist ja die Produzentin von Gästeliste Geisterbahn. Also gerade in der aktuellen Folge spricht sie auch sehr einiges mit und sowas. Also sie gehört eigentlich zur Gästeliste Geisterbahn. Darum. Ja, die hört man im Hintergrund öfter. Immer, ne? Ja, genau. Also ab und zu mal noch was dazu. Genau, sie sitzt Regieanweisung. Ich wollte gerade sagen, Nils Bokelberg ist ja kein Unbekannter, den kennt man ja schon ewig. Ne? Aber die anderen sind ja auch MTV-Leute, die dabei sind. Ich habe nie MTV geguckt. Ja, aber Nils oder Bokelberg, klar, Nils Bokelberg kennt man halt, ja klar, den Haus in der Schublade mit Stefan Raab, der kommt ja auch von MTV, von Viva. Den habe ich irgendwann mal vor 5, 6 Jahren beim Doctor Who-Event von Oliver Kalkofen kennengelernt. Ja, aber wie gesagt, also ich habe da irgendwie gesessen, so irgendwie so, okay, ich habe mir das angehört, hab gedacht, und dann kam ja dieses Cover, wer ist da alles dabei? Das waren dann solche Leute wie der Bastard. Okay, den Bastard kannte ich vorher nicht. Den habe ich mir nach Essen dann einmal angehört, habe gedacht, okay, ich muss mich von irgendeinem Typen nicht anrülpsen lassen, da habe ich keinen Bock drauf. Ist Geschmackssache. Ach, der ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, wie als gesagt, Person. Also, ja. Ich habe ja mit ihm gepodcastet, ne? Ja, keine Ahnung, habe ich rausgeschmissen, war uninteressant für mich. Dann habe ich gesagt, okay, Puerto Partida, und da habe ich dann gesagt, so, da habe ich Angst. Puerto Partida ist ein sehr guter Podcast, kommt sehr gut an, und was kann man da für Werbung schalten? Klar, irgendwelche AIDA-Reisen oder so. Ich sag, wenn ich jetzt natürlich Puerto Partida eine Dreiviertelstunde höre und alle 10 Minuten höre irgendeine AIDA-Werbung. Nein. Aber so kam's rüber. Nein, in den Verträgen stand ja drin, dass es also ich kann es nicht so hundertprozentig sagen. Also, das ist auch vielleicht eher so, ich weiß nicht, ob ich Vertrag mit Gesprächen mit den beiden durcheinander schmeiß, dass man maximum eine 30 Sekunden oder eine Minute und zwar über dieses Produkt, die Podcaster sollten über dieses Produkt sprechen. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, hey, wir haben uns doch letztens die Kanne von Villeroy und Boch gekauft, die ist sowas von super, ne? Ne? Und wenn wir beide uns jetzt darüber eine Minute unterhalten, das wäre diese Werbung. Nicht so, dass ein Einspieler rein sollte. Und das hatten die so geplant. Und ja, aber ist irgendeiner nein. dieser es ist nicht, also der einzige Podcast, der mir aufgefallen ist, der allerdings nicht bei Castronauten war, das war eine Huxillas, weil und die sind bei Audible. Und die genau. haben es genauso gemacht, wie du es gerade gesagt hast. Audible, genau, wir sind ja auch von mehreren bei dem Fragezeichen-Pod vorher, währenddessen und jetzt auch danach angesprochen worden von einigen Podcasts, von einigen Werbepartnern oder Werbeagenturen, ob wir da nicht Werbung schalten möchten. Und bis dahin haben wir eigentlich immer gesagt, nee, wir machen nicht, weil das ist einfach nur Hobby. Ja, ich weiß nicht, ob wir trotzdem jetzt im Nachhinein nach den Castronauten nicht doch mal Werbung machen. Und wenn's, ich sag jetzt einfach mal ganz blau, die haben nicht nachgefragt, wenn jetzt auf einmal Centis kommen würde oder würde Coca-Cola kommen, das wären ja so Sachen, die würden ja auch in diesen Bereich passen. Klar, wer würde nicht passen, keine Ahnung, ich weiß nicht, Waffenhandel Nummer 48 oder sowas oder Autoscout 24 beim Podcast über 3 Fragezeichen, das passt nicht. Aber wenn Milka uns besponsern würde, klar, würde ich, warum nicht? Das muss ja auch in der Zielgruppe passen. Nur das habe ich bis jetzt immer alles abgelehnt, auch während ich bei den Castronauten war. Mit der Begründung, ey, wir haben eigentlich so eine Art Management und sowas. Da rede ich jetzt einfach mal so. Ja, aber warum bist du dann zu den Castronauten gegangen? Was war dein Ziel? Community, nicht Werbung. Okay. Ich hätte alleine mehr Geld machen können über Werbung bis jetzt, als über die als was ich bei den Kastronauten hätte gekriegt. Weil die wollten ja dann 30% haben und so 70% wäre es zu uns gegangen. Klar, wenn ich jetzt Firmen habe, die mir mal so ein Gerät geben, probier's doch mal aus. Ich teste das für die. Ist ja nun mal auch mein Job. Ja, also ich meine, wir konstruieren die Dinger, wir entwickeln die, wir testen die für irgendwelche Audiozeitungen und sowas. Wenn die ganzen Diagramme da siehst, die sind von uns. Und wir haben das passende Studio dafür mit den Messeinrichtungen und sowas. Sagen wir mal so, ich behaupte von mir einfach mal, ich könnte dir 100% erklären, warum dieses Mikrofon oder dieses Mikrofon und diese Antriebstechnik von dem Lautsprecher besser ist für das und das. Brauche ich es, ist eine andere Sache. Ne? Aber ich könnte es tun, weil es eben nur mein Job ist. Und das ist natürlich auch eine Sache, da hätte ich Werbung schalten können ohne Ende. Nur mir ging es eigentlich um die Community, dass ich vielleicht mal an vielleicht doch noch mal mit Hennes Bender oder noch mal mit Thorsten Sträter oder noch mal mit Johannes, also jetzt habe ich alles Leute gesagt, womit ich schon mal aufgenommen zeichnen habe und die ich auch so kriegen könnte, aber mit anderen Leuten, die da bei den Kastronauten sind, um da mal eine Community hinzukriegen und nicht um da Geld zu machen mit. Also das war für mich eine ganz andere Sache. Es sind natürlich einige Podcaster, die wollten damit Geld machen. Und dafür war der Fragezeichen-Pod eigentlich immer schon, also hat sich über die Jahre, war der schon zu groß, um da, wir hätten viel früher Werbung machen können, wenn wir es gewollt hätten. Ich sag mal so, klar, Fragezeichen-Pod, ich meine, das sind nicht wir als Person, das ist das Thema. Nein, aber ihr redet über ein Produkt, was es seit Jahrzehnten schon gibt. 30. Ich weiß nicht, seit wann es 3 Fragezeichen gibt oder so. Also das Gleiche wäre jetzt, wenn einer jetzt einen Podcast macht über, was gibt's noch, TKKG oder 5 Freunde. Das Gleiche in Grün. Ja. Ich meine, gut, vielleicht nicht so populär wie die 3 Fragezeichen, weil die 3 Fragezeichen sind ja nun auch der heiße Scheiß, weil die ja auch nun auch live auftreten, die Sprecher und so, verdienen auch ihr Geld damit. Und also mir kam es halt einfach so vor, in Essen, okay, wir schalten euch dann irgendwie Werbung, ihr verdient so ein bisschen Geld damit und so. Und da ist mit Timo mit abgegangen. Ich habe mit Timo hinterher noch ein bisschen gesprochen. Das hörte sich auch alles so an. Und was da jetzt passiert ist, ob das jetzt ein Vertragsbruch ist oder so, betrifft mich nicht. Das müssen die Leute entscheiden, die unter Vertrag waren bei Kastronauten. Ob da jetzt irgendwelche Rechte. Mir ist das scheißegal, laufen. Jetzt langsam. Ich wollte gerade sagen, also wahrscheinlich. Schade, Punkt. Wahrscheinlich ist es einfach, ja. Also es hat, glaube ich, keinen so richtig wirklich was nach vorne gebracht, weil ich habe nicht wahrgenommen, dass irgendein Podcast durch die Kastronauten nach vorne gebracht wurde. Es wurde nichts beworben. Ich habe keinen der Podcasts, die ich noch gehört habe, ich habe nicht gehört, dass irgendwie Werbung geschaltet wurde, weil ich war auch in Essen, wie viele auch, die gesagt haben, also wenn ich jetzt Podcast XY höre, die bei den Kastronauten sind und ich höre jetzt eine Werbung für irgendein Waschmittel oder für irgendeine Karibikreise, dann schmeiße ich den raus im Catcher. Dafür gibt es einfach genug Angebote und keiner der Podcasts hat mich irgendwie genervt oder es ist nichts passiert nach den Kastronauten und Also nach vorne gebracht haben die Kastronauten keinen. Bis dahin. Weil vielleicht auch die Einarbeitungszeit einfach noch nicht da war. Und ich weiß einfach nicht, warum die... war immer nur persönliche Gründe und die kacken sich nicht aus. Ganz einfach. Ich finde es schade, dass wir wenigstens den Vertragspartnern wenigstens sagen, deswegen ist das passiert. Öffentlich kann man sagen, okay, persönliche Gründe, aber die haben ja noch nicht mal den Vertragspartnern mal einen ganz konkreten Grund gesagt. Und das finde ich schade. Man hätte ja auch sagen können, da haben wir Probleme, man hätte ja sagen können, ja, man hilft mit. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir, ich glaube, ich kenne kaum einen Podcaster, wenn man den anspricht und sagt, ich brauche Hilfe, dass der nicht hilft. Das denke ich ist auch so. Naja, Lange Rede, kurzer Sinn. Darum werde ich die Geocacher dazu verdonnern, beim Barcamp, beim Barcamp Podcamp mitzuhelfen. Das wäre cool. Das, also, ich bin da, Gerard ist da, Björn weiß ich nicht, ob der da ist. Muss ich schauen. Die anderen Geocaching-Podcasts, die werde ich noch verdonnern. Wir sind ja, es gibt ja noch mehr Podcaster. Ja, ich meine so, wenn einer da ist, ob man dann sagen könnte, du kümmerst dich jetzt mal 2 Stunden um den Raum oder die nächste Session und sowas, dass die Technik steht. Weil das fehlte uns. Das fehlte uns. Thorsten, das kriegen wir alles hin. Und, genau. Wenn ich, also Klaus ist ja auch da. Klaus und mir. Das ist schön, Klaus. Klaus und mir musst du einfach nur einen Kasten Augustiner hinstellen. Die kriegst du bei jedem größeren Getränkehändler. Kiste Augustiner. Können wir nicht sagen, wir machen alkoholfreies Weizen? Weil das steht nämlich oben im Kühlschrank und ist kostenlos. Nein, Klaus braucht Augustiner, sonst der hat so einen komischen Motor, der läuft dann nicht rund. Aber vielleicht können wir ja Augustiner als Sponsor für das Barcamp kriegen. Könnt ihr das nicht organisieren? Das nimmt ein ganz böses Ende. Lass das. Oh mein Gott. Also wenn da eine Kiste Augustiner ist, dann machen Klaus und ich, also wir machen das Crossover von Methodisch Inkorrekt und Huxilla. Alleine ihr beiden. Das machen wir. Also kein Problem. Also Klaus und ich, wir haben uns auch allein in Studiolink gearbeitet, ohne dass uns einer geholfen hat. Also gib mir die 2 Kästen vor, mache ich hier 24 Stunden komplett Programm. Ja, Puerto Partida machen wir auch noch. Da brauchen wir allerdings noch Unterstützung von Gerard, der müsste dann noch Eierlikör vorbeibringen. Das kriegen wir hin. Du hast doch einen Stromanschluss, den können wir live direkt machen. Gut. Nämlich das Scheißding mit und gut ist. Nein. Also Thorsten, jetzt haben wir Samstag Thorsten. 0 Uhr. Meine 10 Jahre sind jetzt wirklich akut. Und als Abschluss wünsche ich mir von Herrn Backhaus nochmal seine Lakewood. Okay, warte, das muss ich jetzt umbauen. Als Outro. Als GEMA-freies Outro hätte ich jetzt gerne Eric Clapton. Ach, der kann. Weil der so wahnsinnig GEMA-frei ist. Ach so, kommt drauf an, wie gut Backhaus spielen kann, ob das wirklich so, dass man was erkennt. Ja, er kann leider gut spielen. Das ist schlimm in der Sache. Nee, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr netterweise die letzten 3 Stunden dabei wart. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und ich hoffe mal, ich mache noch 10 Jahre weiter. Danke, Thorsten, dass du hier warst. Wir melden uns via Direct Message Face. Wir hören uns. Tschüss. Danke allen. Tschüss. Tschüss, Thorsten. Können wir noch ein paar Stunden hören, ne? Nacht zusammen. Tschüss.